Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Tragedy Strategy, Kommunismuskrise und die Frage nach der Praxis. Zunächst einige Worte zur veranstaltenden Gruppe The Future is Unwritten, linksradikale Gruppe aus Leipzig. Der Name verweist darauf, dass Geschichte gemacht wird und weder der Untergang der kapitalistischen Gesellschaftsordnung noch der Kommunismus vorprogrammiert sind und beides von der richtigen Praxis abhängt. The Future is Unwritten wurde 2011 gegründet mit dem Ziel, die Verblendungszusammenhänge des kapitalistischen Alltags, die Alltagsreligion und das notwendig in dieser Gesellschaft produzierte und reproduzierte spektakuläre Leben und sein falsches Bewusstsein zu entschleiern. Hierbei war die Gründungsaktion eine Kampagne gegen den 1. Mai, den Arbeitsfetischismus der traditionellen Arbeiterbewegung und ihren Verstaatlichungsoptimismus. Die Kampagne fand im Frühjahr und Sommer 2011 statt. Zu den Kampagnenvorträgen gab es auch eine Gegendemo zum 1. Mai, die freie Muße statt fairer Arbeit einforderte. Seitdem organisiert die Gruppe gesellschaftskritische Seminare und Vorträge, kleinere ideologiekritische Interventionen und beteiligt sich in Form von Redebeiträgen an Demonstrationen, wie etwa auf der antirassistischen Demonstration im Herbst hier in Leipzig. Seit letztem Jahr sind wir Teil des kommunistischen Bündnisses ums Ganze, dessen Intervention in den Blockupy-Aktionstag am 29. Mai oder in die Blockupy-Aktionstage, das sind eigentlich mehrere, heute Thema oder Gegenstand der Diskussion ist. Wer grundsätzlich Interesse an der Mitarbeit an dieser Gruppe hat, der kann gern zu unserem offenen Plenum kommen. Ort und Zeit stehen auf unserer Homepage, das ist www.unwritten-future.org. Könnt ihr mich auch? Ja, gut. Ansonsten möchten wir auf unsere Vortragsreihe Das bisschen Totschlag hinweisen. Hier geht es uns vor allem um den Zusammenhang von Rassismus, Migrationspolitik und Kapitalismus, aber auch um die Kritik antirassistischer Theorien. Anlass dazu ist die de facto Abschaffung des Asylrechts in Deutschland vor 20 Jahren. Der nächste Vortrag findet am 16. Mai statt und behandelt das Thema Kritik nationaler und transnationaler Migrationspolitik. Zusammen mit der Kampagne Rassismus tötet und weiteren Gruppen organisieren wir vom 11. bis zum 18. Mai antirassistische Aktionstage hier in Leipzig und wir hoffen sehr auf eure Unterstützung. Es wird am 25.05. auch eine bundesweite Demonstration in Berlin geben, die uns ganz unterstützt. Wir organisieren dorthin einen Bus und wer Karten kaufen will, kann sich diese ab dem 6.05. im Elibro für 9 Euro erwerben. Außerdem organisiert Rassismus tötet am selben Tag einen Bus zur Demo nach Solingen. Dort geht es um den Brandanschlag, der ebenfalls vor 20 Jahren auf das Haus einer türkischstämmigen Familie verübt wurde und dem 5 Menschen zum Opfer gefallen sind. Das Ganze passierte 3 Tage nach der Abschaffung des Asylrechts in Deutschland. Wer also nach Solingen fahren möchte, der kann sich auf der Website von Rassismus tötet Leipzig informieren. Nun zum eigentlichen Zweck unserer heutigen Veranstaltung. Der Rätekommunist Paul Mattig beschrieb in seinem Buch Spontaneität und Organisation die Lage linksradikaler Kommunisten in den präfaschistischen 30ern folgendermaßen. Der Kapitalismus erschien in seiner faschistischen Gestalt, also das ist ein Zitat, als der einzig wirkliche Kollektivismus. Antifaschismus als eine Rückkehr zum früheren bürgerlichen Individualismus, die Desorientiertheit des kapitalistisch geprägten Menschen, auch des Revolutionärs unter kapitalistischen Lebensverhältnissen, wurde in den kleinen, praxislosen Organisationen schmerzlich offenbar. Zeitdiagnostisch weist das beschriebene, beklemmende Ähnlichkeit zur derzeitigen gesamtgesellschaftlichen Lage und zur Situation einer radikalen Linken auf. Der prozessierende Wert bringt immer wieder ähnliche Situationen hervor. Auch in der derzeitigen Krise formieren sich faschistische Bewegungen, vor allem in Ungarn und in Griechenland, die in Panik geratenen Individuen suchen ihr Heil im autoritären Staat. Die Minderheiten müssen als Sündenböcke herhalten und sind in diesen Ländern entweder offener rassistischer oder antisemitischer Gewalt oder der permanenten Gewaltdrohung ausgesetzt. Auch die Linke, wie sie etwa zum Blockupy-Aktionstag auftritt, ruft den Staat an und derjenige Teil der radikalen Linken, der in diesem nur einen notwendigen Teil des kapitalistischen Wahnsinns sieht, findet sich in einer völlig marginalisierten Lage wieder, eben in meist praxislosen Organisationen. Diese sind zudem zerstritten und die Frage dreht sich unter anderem um das Ob der Verteidigung eben eines schwindenden bürgerlichen Individualismus gegen das Schlechtere, den faschistischen Kollektivismus, oder das Finden einer richtigen Praxis, die aus der Marginalität heraus und auf den gesellschaftlichen Lebensprozess selbst geht. Das ums ganze Bündnis, dem wir angehören, will den Weg ins Handgemenge mit Verstaatlichungsideologen und Umverteilungsideologen wagen und auf dem von Attac und die Linke dominierten Blockupy-Aktionstag gegen die deutsch-europäische Krisenpolitik eine grundsätzliche Kritik an Staat, Nation und Kapital ins Feld führen. Schon letztes Jahr brachte das Blockupy-Bündnis 20.000 Menschen auf die Straße. Der Fokus lag hier tatsächlich auf der verkürzten Kritik des Finanzkapitalismus sowie den Forderungen auf eine Reform des Finanzwesens und einer demokratischen Erneuerung. Und vor allem die autonome Antifa F und Top Berlin, aber auch andere UG-Gruppen haben in der Vorarbeit zu den Blockupy-Aktionen dieses Jahres die inhaltlichen Vorzeichen vermocht, nicht unwesentlich zu beeinflussen. Im Aufruf wird mittlerweile die grundsätzliche Ablehnung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung zumindest postuliert. Das Blockupy-Bündnis stellt sich im Aufruf nun auch dezidiert gegen Rassismus und Antisemitismus von oben und unten, sowie autoritäre Krisenlösungen. Inhaltliche Kernvorträge tragen Kommunistinnen von uns Ganze vor. Das Ereignis wird dieses Jahr um Aktionen gegen Abschiebepraxis ausgeweitet. Antikapitalistische und antirassistische Kämpfe scheinen sich hier notwendigerweise zu verbinden. Oder bleibt Aktionstag etwa trotzdem ein Ereignis, ein Spektakel, wo die objektive Macht von Standardlogik und Nationalismus als linker Reformismus auftritt? Ist die Intervention ein möglicher Schritt in der Krise einer radikalen kommunistischen Position zur Hegemonie zu verhelfen? Oder ist der Massenauflauf Selbstbetrug, dessen Adressat der Staat sein muss und bleiben wird? Welche Möglichkeiten zur richtigen Praxis gibt es? Ist Blockupy in Frankfurt ein Ort, wo gesellschaftliche Konfliktlinien offenbar werden und wo Kommunistinnen einhaken müssen? Diese Frage nach dem Ob und dem Wie der Praxis wollten wir als Gruppe, die gerade zu Blockupy keinen Konsens hat, nach außen tragen. Gerade in Leipzig, wo die Praxis der Kritik sich dem Vorwurf des Talking to the Converted gefallen lassen muss, ist die Frage nach der richtigen Praxis neu zu stellen. Mit uns diskutieren heute zu diesen Fragen der Genosse von der Autonomen Antifa F. Er war selbst mit seiner Gruppe an den Bündnisprozessen zu Blockupy beteiligt und ist unter anderem Autor des Buches Werttheorie und Postbarbarismus. Unser Genosse Rüdiger Matz von der Futures Unwritten, unter anderem Autor für die Phase 2. Und Justin Mandel, Autor für Exit, Phase 2 und andere linksradikale Medien. Er hat in der Phase 2 eine Kritik der Blockupy-Proteste formuliert. Ich würde nun einem von euch das Wort für das erste Kurzreferat übergeben. Wenn wir alle drei gehört haben, können wir zur Diskussion übergeben. Ja, dann würden wir das Mikro bitten. Ans Mikro. Ja. Ich kann das zwar. Achso, du kannst auch sitzen bleiben. Also grundsätzlich. Wenn ihr mich hört, dann würde ich sitzen bleiben, aber nur dann. Also sonst kann ich auch noch wechseln. Ich bin da spontan und richte mich nach euch. Ja, zum Thema Blockupy. Ich habe jetzt beschlossen, erstmal grundsätzlich einen theoretischen Einstieg zu wählen, was Kapitalismus ist und was Kapitalismuskritik heißt, um so zur Praxis überzuleiten und damit vielleicht plausibel zu machen, warum wir uns an Blockupy beteiligen und auch vielleicht einen kleinen Überblick über dieses Jahr zu geben. Okay, ich habe 8 Thesen ungefähr. Was ist Kapitalismus oder was heißt eigentlich Kapitalismus? Im Kapital beschreibt Marx das Kapital einmal auf einer logischen Formebene, das in einer historischen Oberfläche aber erscheint. Oder anders ausgedrückt, auf der tiefen Strukturebene ist das Kapital die Selbstverwertung des Werts oder wie einige schon wissen, GWG-Strich. Aber auf welche Art und Weise sich dieser automatische Zwang konkret vollzieht, das ist aber nicht nur Ergebnis gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse. Es ist ein Unterschied, ob das Akkumulationsregime fordistisch-sozialstaatlich ausgerichtet ist oder postfordistisch-neoliberal. Erste These. Zweite These. Das impliziert, dass das Verhältnis von Produktion und Zirkulation und damit eben auch der Finanzsphäre nicht statisch ist, sondern relativ und historisch sich verändert und verändert hat. Deshalb ist es auch richtig, wenn in der materialistischen Debatte von Finanzialisierung, Neoliberalismus oder Finanzmarktkapitalismus gesprochen wird. Darum ist es richtig, wenn eine Überakkumulationskrise seit den 70er Jahren bis heute analysiert wird. Und man könnte noch hinzufügen, dass es diese Wellen von, diese Wechsel von Produktion und Zirkulationssphäre und wo sich die Mehrheit des Kapitals gerade befindet, also obwohl Kapital jetzt ein verkürzter Begriff ist, müssen wir jetzt nicht ausführen, das hat es historisch schon immer mal wieder gegeben und das beeinflusst natürlich auch die, das Akkumulationsregime. So, zweite These. Dritte These. Fetisch und Emanzipation. Mit dem Fetisch bezeichnet Marx den Sachverhalt, dass ökonomische Formen sowohl auf der tiefen wie auf der Oberflächenstruktur als nicht als das erscheinen, was sie sind. Nämlich gesellschaftliche Verhältnisse von Menschen gemacht, die aber nicht als ihr, die ihnen aber nicht als ihnen als Fremde gegenübertreten, aber nicht so, dass sie diese Verhältnisse als ihre eigenen erkennen. Das Ziel der Fetischanalyse, die alle drei Bände durchzieht, ist das Vordringen vom bloßen Schein zum tatsächlichen Sein des Kapitalverhältnisses. Marx weist sowohl darauf hin, dass Kapitalprofit und Zins wird nicht mehr als die Aneignung von Mehrwert erkannt. Das ist der Zinsfetisch. Also im Zins erscheint nicht mehr, dass da eigentlich ein ganzer Verwertungsprozess dahinter steckt. Und dass Marx geht sogar so weit, dass er, Zitat, das Kapitalverhältnis seine äußerlichste und fetischisierteste Form ist die Zinsform. Also es ist die Form, wo sich der Fetisch am meisten ja, zeigt, obwohl zeigt natürlich auch wieder ein schwieriges Wort in dem Zusammenhang ist, vielleicht erscheint. Darüber darf nicht vergessen werden, andererseits, dass Fetischkritik ist eben die Kritik, dass gesellschaftliche Verhältnisse eben nicht als natürliche Verhältnisse anzusehen sind. Die Marxische Fetischanalyse steht im Widerspruch zu allen Theorien, die Kapitalismus als natürliches Faktum interpretieren und impliziert eine Ideologiekritik an allen politischen Stoßrichtungen, die versuchen, sich über eine Sachzwanglogik als alternativlos zu generieren. Die sozialen Bewegungen, die sich weltweit unter dem Banner »Eine andere Welt ist möglich« versammeln, haben dafür zumindest ein bescheidenes Gespür, während Justin Monday in seiner Alternativlosigkeit eher noch den Fetisch verdoppelt. Was heißt es jetzt politisch? Kapitalismus ist eben nicht gleich Kapitalismus. Es gibt keinen geschichtlichen Automatismus, es gibt eine Alternative, das heißt aber gerade nicht, dass alles möglich ist, sondern nur, dass es eine relative Autonomie des Politischen gibt. Der Neoliberalismus ist folglich kein Naturgesetz. Es ist nicht falsch, wenn Reformisten darauf insistieren, anstatt wie jetzt vielleicht eher den Fetisch zu verdoppeln wie Justin. Muss ja auch bei einer Diskussion ein bisschen provozieren. Wir brauchen ja noch nachher was für die Diskussion. Ich hoffe, es gelingt mir. Aber es reicht eben halt nicht für Antikapitalisten. Antikapitalisten müssen in ihrer Kritik aufs Ganze gehen, gegen Staat und Kapital und gegen die Kritik am Normalvollzug. Und es ist eben auch nicht so, wie Reformisten gerne es hätten, dass der Kapitalismus ein Wunschkonzert ist. Krise und Politik ist erwiesenermaßen so, dass in Krisenzeiten, egal ob jetzt dass man reformistische oder radikale Ziele hat, sind diese Proteste oder Bewegungen schwächer. Es liegt eben daran, weil die Profite innerhalb einer Krise im Rückgang sind, deswegen sind die Verteilungsspielräume kleiner und deswegen haben sowohl radikale wie reformistische Bewegungen es viel schwieriger. Und deswegen kommen diese Bewegungen auch innerhalb einer Krise in die Defensive. Völlig anders verhält es sich jetzt aber, wenn der Kapitalismus in eine schwierige Krise kommt. Ich unterscheide zwischen kleinen und schweren Krisen. Schwere Krisen wären zum Beispiel so eine Krise, in der wir uns gerade befinden, oder die Krise der 20er Jahre, beziehungsweise die in den 1929er losgebrochen ist. Es gibt da noch ein paar andere große Krisen. Diese erfordern nämlich ein völlig neues Akkumulationsregime. Die politisch herrschenden Eliten oder Ideologien können das Problem nicht lösen, sondern nur verlängern. Große Krisen bedeuten immer neue Lösungen. Beispielsweise der Keynesianismus ist in einer solchen Phase entstanden oder auch der Neoliberalismus wäre ohne eine Krise so nicht denkbar gewesen. Fünftens, machen wir uns nichts vor, die Linke, egal ob reformistisch oder radikal, ist schwach, und zwar in ganz Europa. Die aktuelle Krisenpolitik ist aber eine Verschärfung des Neoliberalismus. Sie kann die Krise nicht lösen und es führt zu einer größeren Verarmung. Und ich würde auch sagen, wenn überhaupt diese Krise an eine Grenze stoßt, dann eher an eine soziale bzw. politische Krise oder politische Grenzen. Nennen wir es mal Schranke so. Das gibt ja jetzt vielleicht die Leute, die ganz genau unterscheiden wollen zwischen Grenze und Schranke. Alternativen werden gesucht. Die Linke ist eben nicht die einzige, die welche anzubieten hat. Euroskeptiker, Nazis, Fundamentalisten bieten sie eben auch an. Nicht intervenieren heißt eben gerade diesen Verrückten das Feld zu überlassen. Punkt 6, neue deutsche Hegemonie in Europa. Die aktuelle Austeritätspolitik vertieft auch die Krise. In Griechenland sind die Sozial-, Gesundheits- und Rentensysteme zusammengebrochen. Tausende sterben an heilbaren Krankheiten. In ganz Europa werden Lebensrisiken privatisiert, das Private kommerzialisiert, ungesicherte Arbeitsverhältnisse weiten sich aus, Reallöhne sinken. So werden Wohnung, Ausbildung, Gesundheitsversorgung und Rente für immer mehr Menschen dauerhaft prekär. Die vorübergehende Rettung des Kapitals führt zur Dauerkrise des Sozialen. Soweit als These. Sechste These, die aktuelle Runde der sozialen Kämpfe in den europäischen Peripheriestaaten bietet eine Chance, nationale Spaltungslinien zu überwinden. Sie birgt aber auch die Gefahr nationalistischer und rassistischer Eskalation. Deshalb brauchen wir eine radikale Linke, die in soziale Bewegungen interveniert oder selbst welche anzettelt, die sich gegen die Anziehungskraft ideologischer Krisendeutung stemmt. Sowohl ML30 wie Blockupy waren Versuche von Kritik im Handgemenge, wie das mal Marx genannt hat. Siebtens, wir haben auch wenig zu verlieren. Es ist insofern zu begrüßen, wenn nicht nur Linksradikale, zum Beispiel Blockupy, sich gegen diese deutsche Hegemonie oder neudeutsche Hegemonie ganz praktisch stellen. Und man muss sich da auch nichts vormachen, weder Attac noch Linkspartei werden in das nächste Regierungsprogramm vorgeben. Also man hat da jetzt auch, muss da wenig Angst haben, dass man direkt den Leuten so weit zuspielt. Ich würde eher so sagen, es gibt Ausgangsbedingungen, selbst wenn sich diese Reformisten durchsetzen würden, die sind eben besser für eine radikale Linke oder schlechter. Und eine radikale Linke hat eben größere Chancen, wenn beispielsweise es keine Studiengebühren gibt oder wenn man unbegrenzt studieren kann. Mal ein Beispiel oder viele andere Dinge. Und ich würde schon sagen, dass man in unter gewissen Voraussetzungen bessere Chancen für eine radikal linke Politik hat, jedenfalls besser als wenn, wie beispielsweise die Nazis in Griechenland gewinnen sollten oder irgendwelche verrückten Euroskeptiker hervorkommen. Und ich will auch keine großen Illusionen wecken, weder in Deutschland noch in Griechenland steht eine Revolution unmittelbar bevor. Was wir brauchen, sind in dieser Krise sind neue, breite Bündnisse, um diese Politik zu sabotieren. Und nicht nur breite Bündnisse jetzt mit irgendwelchen reformistischen Leuten, sondern halt auch breite Bündnisse innerhalb der radikalen Linken. Wir haben das ja bei M31 auch so gemacht. Das war eine Vernetzung von Linksradikalen in ganz Europa. Und um so auch Alternativen zu Staat und Kapital aufzuzeigen. Und ich glaube, wir müssen auch neue Wege der Selbstorganisierung aufzuzeigen. Beispielsweise diese besetzte Fabrik Viome, sowie das Verteilen von Essen durch Aktive, die Kollektivierung des Krankenhauses in Griechenland sind mal erste Beispiele dafür. Gerade weil die Strategie der reformistischen Linken angesichts von Staatsverschuldung und Austeritätspolitik so wenig oder allzu wenig realistisch erscheint, könnte eine demokratische Organisierung des gemeinsamen Jenseits von Staat die erfolgreichere Strategie sein, die eben auch viel mehr Leute anspricht, gerade weil ja die Verteilungsspielräume immer enger werden, hat ja die radikale Linke eigentlich die einfachste Lösung von allen. Zu sagen, eine Überakkumulationskrise heißt eben, jetzt zum Beispiel bei den Gebrauchswerten, den Häusern, wenn jetzt die Leute überall aus den Häusern geschmissen werden, zum Beispiel wie es in den USA der Fall war, wie es aber auch in Spanien der Fall war, dass es 400.000 Zwangsräumung war, die Häuser sind ja noch da, wir müssen sie uns einfach nur nehmen. Das ist ja der Punkt, dass wir sagen können, der ganze produzierte Reichtum ist ja da, wir müssen ihn bloß einfach nehmen. Das ist gar keine Verteilungsfrage. Und dadurch stellt sich für uns als radikale Linke gar nicht dieses Verteilungsproblem. Und deswegen, glaube ich, wirkt die Krisenlösung der radikalen Linken eigentlich am plausibelsten, oder ich hoffe es, und ich glaube, deswegen kann man es auch größeren Leuten vermitteln, weil ich glaube doch, dass Attac und auch die Linkspartei eigentlich relativ konzeptlos sind und eigentlich auch wenig anzubieten haben in der Krise. Und jetzt würde ich den versprochenen Bogen nochmal zu machen, über Blockupy zu reden. Ich komme nochmal vorher darauf zurück zu M31. M31 würden wir schon sehen als einen Erfolg, weil es zum ersten Mal gelungen ist, in ganz Europa einen linksradikalen Aktionstag zu machen gegen Staat und Kapital. Es war auch möglich, sich darüber hinaus zu organisieren und zu vernetzen. Wir sind mit den Leuten, mit denen wir das gemacht haben, nach wie vor im Gespräch. Und wir planen auch schon die nächste Aktion. Wir wollen uns an einem europaweiten Generalstreik beteiligen. Wir wollen, wenn es in Griechenland, Spanien und so weiter wieder losgeht mit einem gemeinsamen Streik, dann würden wir den gerne unterstützen und rufen dazu die radikale Linke und alle Leute, die sich daran beteiligen wollen, auf, an dem Tag Straßenbahnen, den öffentlichen Nahverkehr zu blockieren, zu stoppen und so ganz materiellen Schaden anzurichten. Zu Blockupy selber, wir haben uns letztes Jahr eher so parasitär daran beteiligt. Wir sind da hingefahren, wir haben linksradikalen Block gemacht, wir haben Zelt gemacht, wir haben uns aber nicht großartig in die Organisierung eingeklinkt. Wir haben darüber geredet, dass das vielleicht ein Fehler war, weil wir so nicht die Chance hatten, unsere Inhalte zu verbreitern. Wir haben dieses Jahr haben wir uns sehr, sehr stark in die Blockupy-Proteste eingemischt. Wir sind eigentlich in fast jeder AG präsent. Attac kam mit einem Aufruf, der war genauso schlecht wie der Aufruf letztes Jahr. Da stand gefühlt 15 Mal das Wort Banken drin, nicht einmal das Wort Kapitalismus. Wir haben diesen Aufruf komplett zurückgewiesen. Diesen Aufruf gibt es auch nicht mehr, nirgendwo mehr. Wurde auch nicht mal veröffentlicht, nicht mal von Attac. Wir haben dann zusammen einen neuen Aufruf geschrieben, in dem es um die politische Rolle der EZB geht, um den es um Kapitalismus geht, in dem es um die reaktionären Krisenlösungen geht, in dem Antisemitismus kritisiert wird, in dem Rassismus kritisiert wird, in dem Geschlechterverhältnisse kritisiert werden und der versucht eben auch eine gerade nicht dieses Bankenbashing zu bedienen. Also da hatten wir große Erfolge. Wir haben auch in der Mobilisierungs-AG viel erreicht. Es gibt endlich mal zu Blockupy Plakate, die sich gegen Kapitalismus richten. Wir haben uns eingebracht in der zentralen Veranstaltungs-AG bei Blockupy und es ist so dieses Jahr, dass es 3 Veranstaltungen gibt bei Blockupy, die konkurrenzlos sind, die quasi für Blockupy als Ganzes stehen. Da haben wir auch eine übernommen jetzt, wo endlich mal linksradikale Leute auf dem Podium reden und über Krise und Kapitalismus reden und nicht über irgendwelchen reformistischen Quatsch. Und wir werden auch da sein am dem Tag selber mit einer Blockade am Flughafen, wurde ja schon erwähnt. Wir werden wieder einen linksradikalen Block machen. Es wird dieses Camp geben und wir sind auch im internationalen Austausch weiter als letztes Jahr. Es gibt haben sich viel mehr Linksradikale angekündigt, als letztes Jahr zu kommen. Das Treffen der Internationals, wo mehrheitlich eher Linksradikale kommen, jetzt als irgendwelche Reformisten aus Europa, war größer als das nebenantreffende ja, der deutschen Blockupy-Leute. Und wir haben eigentlich viel Zuspruch auch bekommen für unser Barrio Antikapitalista, wo wir auch ein Zelt haben, wo wir Veranstaltungen machen. Und wir sind auch zentral in der Pressegruppe drin. Ich würde jetzt sagen, deswegen ist noch nicht Blockupy irgendwie so ein Event, wie wir es machen würden, wenn wir jetzt wirklich wenn das so ganz unser Event wäre, aber ich denke, es zeigt halt schon an einzelnen Beispielen, dass sich so intervenieren lohnt und dass es sich auch gelohnt hat, da einzubringen. So. Und abschließend würde ich nochmal sagen, okay, Justin, so, also wir haben jetzt irgendwie größte Krise des Zweiten Weltkriegs, wir haben eine neue deutsche Hegemonie in Europa, wir haben eine zunehmende Verelendung großer Teilen Europas, wir haben stärker werdende nationalistische und rassistische Bewegungen, auch überall in Europa. Was tun? Also die Frage würde ich gern heute Abend von dir beantwortet haben. Ja, bin ich auch so verstehbar? Ja, gut, dann bleibe ich auch sitzen. Jetzt kann ich auf einmal den Fetisch verdoppeln. Ich bin nicht geehrt. Fürchte aber, da gibt es ein paar praktische Schwierigkeiten. Deswegen ich hier das nicht glaube, dass ich das getan habe. Aber Sie wissen es nicht, aber Sie tun es. Insofern, vielleicht war es doch so. Ja, ich fange erstmal an irgendwie mit einem Punkt, der ganz simpel ist. Ihr schreibt, also ihr ist jetzt erstmal tatsächlich hier in diesem Flugblatt zusammen mit der interventionistischen Linken. Man solle sich nichts vormachen, es handelt sich bei Blockupy immer noch um Symbolpolitik und eben noch nicht um die Praxis, die richtige Praxis sein möchte. Und da finde ich erstmal den Punkt, muss man festmachen, naja, dann sollen wenigstens die Symbole stimmen. Und dann reden wir doch mal darüber, was irgendwie das Blockieren der EZB symbolisiert und was das in einer spezifischen Krisensituation symbolisiert. Dann habe ich noch einen kleinen Seitenhieb, ganz am Anfang in der Einladung steht, dass die Ideologiekritikerinnen in Leipzig zur Krise nichts zu sagen haben. Das stellt irgendwie die Ideologiekritik in Frage. Da würde ich eher sagen, da haben die Genossinnen hier ihren Job nicht getan. Das erstmal als zwei Ausgangspunkte, das ist noch nichts Grundsätzliches. Ja, ansonsten hier zu dem, was ich jetzt gleich sagen werde. Der Genoss hat es ja schon gesagt, eingeladen worden bin ich wegen des Textes in der Phase 2, denke ich. Da werde ich aber jetzt nichts draus wiederholen, sondern ich bin auch gebeten worden, es allgemeiner zu halten. Es soll nicht, sollte nicht nur oder es wird nicht nur um die spezifische Praxis im letzten Jahr bei Blockupy gehen, das alles nochmal durchzukauen, vor allem, weil ich ja auch gerade gesagt habe, es wird dieses Jahr alles besser. Stattdessen werde ich tatsächlich ganz allgemein über Theorie und Praxis reden. Und ja, werde mich deswegen jetzt nicht so sehr auf die alten Auswertungspapiere beziehen, beziehungsweise gar nicht, sondern auf dieses Papier zu Ideologie, Kritik und Theorie, was der Aufruf zu dieser Veranstaltung war. Und ja, im Kern meines Beitrags möchte ich deutlich machen, dass ich eine wichtige Verallgemeinerung in diesem Papier nicht nachvollziehen kann. Und deswegen scheint mir auch die aufgemachte Trennung von Theorie und Praxis, die dann hinterher in die Praxis der Theorie, in dem Fall genau die Formulierung, in die Praxis der Theorie, ne, führt, nicht sinnvoll zu sein. Es scheint mir nämlich unmöglich zu sein, eine Position zu formulieren, die für Prosperität und Krise gleichermaßen gilt. Und im Prinzip hast du gerade auch etwas Ähnliches gemacht, also du hast etwas Grundsätzliches über den Kapitalismus gesagt und das sei in der Krise zugespitzt vorhanden, das Problem, so ungefähr. Und ich möchte stattdessen viel mehr betonen, dass das richtige Symbolisieren der Kritik in der Krise etwas anderes sein muss als in der Prosperität. Und das will ich mit dem Charakter der Krise selbst begründen. Ausgangspunkt dieser Begründung ist ein Zitat aus eben diesem Text zu Ideologie, Kritik und Praxis. Und das werde ich ein bisschen interpretieren und argumentieren, warum da eine Vermengung von Prosperität und Krise drin steckt, die nicht geht. Also jetzt Zitat aus diesem Papier. Auch dieses Jahr, also gemeint ist auch dieses Jahr bei den Blockupy-Protesten, wird es vermutlich den ideologisch notwendigen Schein in Form von Zins- und Geldkritik, strukturell antisemitischer Entgegensetzung von Finanz- und Realökonomie, Bankenbashing und einer personifizierten Kapitalismuskritik und so weiter geben. Das ist der erste Teil des Zitats. Und es geht hier ganz offensichtlich um Krisenphänomene. Denn das Bankenbashing etwa hat es vor 2008, also bevor die aktuelle Krise zum Crash kam oder vor dem Crash stand, nicht ansatzweise in dem Umfang gegeben, wie es den zurzeit gibt. Normalerweise, also wenn gerade der Crash nicht bevorsteht und die Bürger nicht in Panik sind, halten die nämlich größte Stücke auf ihre Banken, die ihr Geld verwalten und dabei Zinsen für sie herausschlagen. Dementsprechend gibt es auch, außer in esoterischen Nischen, bei irgendwelchen Anarchisten, die sich darauf spezialisiert haben, kaum Zinskritik, geschweige denn Geldkritik. Das Geld ist im bürgerlichen Bewusstsein eine ziemlich klasse Sache. Direkt danach, also jetzt wieder zurück zu dem Zitat, geht es dann so weiter. Es liegt in der Logik der kapitalistischen Produktionsweise, dass den Menschen in ihrem Alltag das in Wert und Geld ausgedrückte Abstrakte, also das nicht sinnlich stofflich Fassbare, mysteriös erscheint. Zitat Ende. Diese beiden Sätze stehen direkt hintereinander in dem Papier und sind natürlich aufeinander zu beziehen. Und hier geht es jetzt auf einmal um die Logik der kapitalistischen Produktionsweise insgesamt. Also um die Gesetze dieser Produktionsweise, die sind damit gesetzt, und um die Dialektik von Wesen und Erscheinung in dem Moment, in dem diese Gesetze tatsächlich funktionieren. Was sie in der Krise ja eben nicht tun. Und dann im zweiten Teil des Satzes kommt die Vermengung. Mit der Logik der Produktionsweise wird erklärt, was in der Krise passiert. Denn das Mysteriös bezieht sich ja auf die Krisenphänomene aus dem Satz davor. Da ist das mysteriöse, irrationale Denken und so weiter. Das Bewusstsein der Protestierenden sei so irrational, weil der Kapitalismus von sich aus mysteriös erscheint, ist die These, die da drin steckt. Ich denke, da habe ich nicht fehlinterpretiert. Und wenn das jetzt das Resultat ist, dann frage ich mich dann, huch, was ist denn jetzt auf einmal das Wesen des Kapitalismus? Ist dieses Irrationale auf einmal das Wesen des Kapitalismus? Oder damit eben die Krise? Und wenn das so ist, warum betreiben die Bürger dann nicht immer Bankenbashing? Beziehungsweise, wenn die Krise das Wesen des Kapitalismus ist, wie konnte er dann überhaupt so lange existieren? Die Lösung dieser Frage liegt selbstverständlich darin, dass in den Formulierungen eine viel zu enge Kopplung des Mysteriösen und des Fetischistischen betrieben wird. Warenfetisch, Geldfetisch, Kapitalfetisch und so weiter bedeutet nicht, dass der Wert unmittelbar mysteriös erscheint, sondern ganz im Gegenteil, dass er als die selbstverständlichste Sache der Welt erscheint. Er erscheint völlig unhintergehbar, das kann man gar nicht anders machen. Er erscheint völlig unbefragbar. Man kann überhaupt keine Theorie darüber machen. Es gibt in der Volkswirtschaftslehre keine Theorie, was der Wert des Geldes überhaupt ist. Und er erscheint vor allen Dingen rational handhabbar, weil die Alltagspraxis beim Umgang mit Geld, im Warentausch, die können alle, die beherrschen alle. Sie wissen nicht mal, dass sie etwas sehr historisch Spezifisches beherrschen. Niemand, der da die Geld zur Bank bringt, fragt sich, wie überhaupt die Zinsen entstehen können, die man dort bekommt, ohne dass irgendwer übervorteilt wird. Und dass jemand übervorteilt wird, denken sie auch nicht wirklich, weil sie halten das ja eben für gerecht und alle kriegen ja auch Zinsen. Es gibt diese Eigenart des Geldes einfach. Man kann das Geld für sich arbeiten lassen, alte Spießbürgerweisheit, wenn man irgendwie ein paar tausend Euro hat und dann auf die Bank bringt. Also es gibt einfach diesen Wert und gut ist. Das ist Fetischismus. Mysteriös erscheint das vielmehr nur denjenigen, die diese Rationalität zu reflektieren versuchen, weil sie die Widersprüche entdeckt haben, die da drin stecken. Es wird dann, wenn man diese Reflexion versucht, unterschieden zwischen beseitigbaren Fehlern und in der Theorie nicht auflösbaren Widersprüchen. Marx entwickelt den Fetischismus ja aus der Kritik der bürgerlichen politischen Ökonomen. Und die wollten ja mehr als einfach nur ihren Geschäften nachgehen. Die wollten ja begründen, warum das auch eine rationale Form der Aneignung der Welt ist. Also das Verhältnis von Arbeit, Wert und Kapital. Und in dieser Reflexion erscheint natürlich der Wert mysteriös. Also es ist nicht völlig absurd, so einen Satz zu schreiben. Aber es ist eben nicht unmittelbar das Gleiche. Damit die Verwertung von Kapital vonstatten geht, muss aber niemand diese Widersprüche, die in der Produktionsweise selbst liegen, lösen. Das Kapital erhält sich im Normalfall durch den Widerspruch hindurch und es ist prozessierender Widerspruch. Also festzuhalten ist, im Normalfall erscheint der Wert nicht mysteriös, er ist mysteriös, but nobody cares. So, was bringt diese Feststellung nun für unsere politischen Probleme? Also das Problem mit Praxis und Theorie. und dem Symbolisieren der Kapitalismuskritik. Dazu erstmal ein ganz klassisches Zitat von Marx zur Krise. Zitat: In den Weltmarktkrisen bringen es die Widersprüche und Gegensätze der bürgerlichen Produktion zum Eklat. Also die sind immer da, aber da passiert etwas ganz Spezielles. Die Selbstständigkeit, die zueinander gehörigen und sich ergänzenden Momente der Metamorphose der Waren gegeneinander annehmen, wird gewaltsam vernichtet. Die Krise manifestiert also die Einheit der gegeneinander verselbstständigen Momente. Also in dem Vernichten, im krisenhaften Zusammenbruch, manifestiert sich dass etwas, was sonst gegeneinander existieren kann, also zum Beispiel im Klassengegensatz, wenn man es darauf bezieht, aber auch im Gegensatz von Tauschwert und Gebrauchswert, von Schuldner und Gläubiger, also diese ganzen widersprüchlichen Positionen innerhalb des Kapitals, die Einheit von diesen beiden widersprüchlichen Dingen manifestiert sich in der gewaltsamen Vernichtung von Wert, also es passiert Entwertung. Das ist ein Satz, der seit der Weltwirtschaftskrise 1929, also ich stimme überein in der Unterscheidung zwischen großen Krisen und kleinen, ein Satz, der seit der Weltwirtschaftskrise 1929 ergänzt werden muss um die Aussage, dass dem Staat die Aufgabe zukommt, die Einheit zu repräsentieren. Das einfach nur vernichten lassen von Kapital geht nicht mehr. Die negative Einheit durch die Krise soll eine positive Einheit werden. Die Krise soll entweder nicht mehr zugelassen werden, das ist die keynesianische Idee, also eben durch keynesianische Nachfragepolitik, oder der Staat soll die gewaltsame Vernichtung bewusst vollziehen, das ist die faschistische Variante. Und andere gab es in dieser Situation tatsächlich nicht, und das spielt ja das Zitat drauf an, was gerade ganz am Anfang zitiert wurde. Erst in diesem Moment, in dem der Staat diese Einheit positiv herstellen soll, erscheint der Wert auch wirklich mysteriös, also nicht mehr einfach nur so different, wie ich es gerade dargestellt habe. Und zwar deswegen, weil sich eine widersprüchliche Einheit nicht rational handhaben lässt. In dem Moment besteht der Wert, der da diese Einheit darstellt, aber streng genommen gar nicht mehr. Das, was zuvor durch bloße private Praxis in der Welt gehalten wurde, also durch das permanente Akkumulieren, durch das Tauschen, durch den Verkauf von Arbeitskraft, der Sachzwang, der den Einzelnen die Handhabung ihres Reichtums rational ermöglichte, muss auf einmal selbst noch getan werden. Also es gibt zwei Sorten von Praxis oder zwei Sorten von Ideen von Praxis in dieser Situation, die Situation seit fast einem ganzen Jahrhundert inzwischen ist. Nämlich einmal das des privaten Subjekts, das da tauscht, und dann des Staates, der nicht mehr nur garantieren muss, dass diese privaten Subjekte diese Praxis auch vollziehen können, also zum Beispiel durch Garantie des Eigentums, sondern der die Notwendigkeit dieses gesellschaftlichen Verhältnisses nochmal in die Welt bringen muss. Also der Staat setzt auch nochmal als souverän das Kapitalverhältnis. In dieser Situation, also das ist die Umwandlung, ich glaube, da können wir uns einigen, das ist die Umwandlung der gesellschaftlichen Verhältnisse, die auch nochmal etwas am Wesen ändern und nicht nur einfach eine Unterbrechung des Normalbetriebs sind. In diesen Situationen, die durch die Krise bestimmt sind, kommt es zu einem reaktionären Politisierungsschub. Erkennbar ist das zum Beispiel aktuell daran, dass der Terminus Reform von einer linken Hoffnung, was so in den 60er, 70er Jahren noch teilweise in den 80ern das drückte der Begriff Reform aus, der ist inzwischen zu einer autoritären Drohung geworden. Wenn Merkel irgendwie sagt, da muss mal wieder reformiert werden, dann ist das ein Schock. Es kommt in dieser Situation zu Allmachtsfantasien in Bezug auf den Staat. Und diese Allmachtsfantasien haben unmittelbare Auswirkungen auf den Begriff der Praxis, weil je mehr die vordringen, und das sind Allmachtsfantasien von der Staat kann eben den Wert garantieren. Der kann garantieren, dass das Geld das Wert bleibt, was es ist. Er kann eine stabile Währungspolitik in der Krise machen. Das sind Allmachtsfantasien in Bezug auf den Staat. Und die Praxis, von der man dann im Politischen redet und von die eben auch bei Blockupy getriggert wird, diese Allmachtsfantasie, die ist etwas anderes als etwas, was tatsächlich getan werden kann. Das ist eine irrationale Idee. Und das kann man auch daran erkennen, dass zum Beispiel die Frage, du hattest in deiner Einleitung irgendwie gesagt, ist vielleicht das Resultat, dass doch nur die Standortlogik produziert wird. Da würde ich sagen, nee, das ist gar nicht die Frage. Die Standortlogik existiert doch zum Beispiel gerade überhaupt nicht mehr, also seit einigen Jahren. Die ganzen Rettungsversuche der südlichen Länder, also die mit der schlechten Haushaltslage, da kann sich der deutsche Standort nicht egoistisch gegenüber den anderen in einer Konkurrenzsituation verhalten, weil die das Problem haben, dass in dem Moment, in dem sie durch politischen Willen die andere Nationalökonomie ruinieren, im gleichen Moment stellen sie immer fest, wir besitzen aber diese ganzen Staatsanleihen, die wir wertlos gemacht haben. Das heißt, die geraten immer in einen unmittelbaren Widerspruch, der auch immer wieder ihr eigenes Kapital entwertet. Es gibt diese Standortlogiksrelation im Krisenmoment überhaupt nicht. Die reale, jedem ökonomischen Denken vorgängige Alltagspraxis, also das Tauschen und das sich als Arbeitskraft verkaufen, verschwindet in diesem Moment aus dem Bewusstsein der Praktiker und kehrt verkehrt, verzerrt als böswillige, häufig antisemitisch fantasierte Macht als Gegner zurück. Und die Banken erscheinen in diesem Moment als ein solcher Gegner. Deswegen sollten wir denen in dem Moment gerade nicht den Hauptkrieg erklären. In der Linken erscheint dieses Problem insofern, als die reformistischen Illusionen selbst irrational werden. Das Kennzeichen des üblichen linken Reformismus ist, dass gedacht wird, der Staatshaushalt ließe sich ebenfalls rational handhaben, also umverteilen. Also so, wie man normal sein Geld eben für dieses oder jenes ausgeben kann, wird im Reformismus gedacht, na, doch geben wir das doch mal nicht für Waffen aus, geben wir das doch mal für mehr Sozialhilfe aus. Natürlich hat das auch schon immer den Haken, dass im Gegensatz zu den Bürgern, die sich nur um ihr Privatinteresse kümmern müssen, müssen sie sich um das Ganze dabei auch schon immer kümmern. Und das geht auch schon immer fehl. Also der Reformismus ist auch in der Nicht-Krisensituation nicht wirklich erfolgsversprechend, sondern immer schon auf den Akkumulationsprozess angewiesen. Man kann nichts mit dem Staatshaushalt anfangen, was nicht die nationale Ökonomie hergibt. Aber es handelt sich im Sinne dieser verkürzten Rationalität in Bezug auf die Unmittelbarkeit des Fetischistischen, also man kann mit dem Geld umgehen, erscheinen diese Praxen zumindest als möglich. Die irrationalen Reformillusionen in der Krise beziehen sich aber ebenfalls auf diese Allmachtsfantasien und versuchen ihrerseits zu begründen, warum ihre reformistischen, in Tüttelchen Ideen, die besseren Allmachtsfantasien sind. Und das zu versuchen, ist eine tödliche Konstellation. Eine kommunistische Gegenposition in einer solchen Situation kann nur darauf beharren, dass der Zusammenbruch der ökonomischen Alltagspraxis gar kein Drama sein müsste, weil er an die Oberflächlichkeit bringt, dass die Naturwüchsigkeit der Verhältnisse historisch vergänglich ist. Also man darf nicht gegeneinander ausspielen, wie eure Papiere das immer machen. Das ist doch politisch im Gegensatz zu natürlich, sondern muss sagen, natürlich der gesetzmäßige Verlauf des Werks und der Verlauf hin zur Krise, der ist naturwüchsig. Aber diese Naturwüchsigkeit ist vergänglich und historisch. Das ist der entscheidende Unterschied. Das erkennt man daran, also dieses Naturwüchsige, dass die aktuelle Krise eben auch bedeutet, dass der Kapitalismus auch dann nicht funktioniert, wenn sich ihm alle beugen. Also es ist nicht eine Frage des den Leuten Loyalität abpressens, ob der Kapitalismus funktioniert oder nicht, sondern er funktioniert aus seinen eigenen Gesetzen heraus nicht. Weswegen das eine wunderbare Gelegenheit ist, darzulegen, dass die Welt heute zu reich für den Kapitalismus ist. Es geht nicht nur darum, also ich stimme ja zu, mit denen die Häuser stehen da jetzt rum, es geht nicht nur darum darzulegen, dass die Gebrauchswerte da sind, sondern es geht darum, dass es historisch vorbei ist, die Möglichkeit, in der Wertform überhaupt noch irgendetwas zu produzieren. Also auf lange Sicht in genau dieser Form. Ob da am Ende nochmal eine ganz andere Konstellation rauskommt, das sind Gedanken, die sollen sich andere machen. Ich mache mir nicht irgendwie jetzt schon die Gedanken eines späteren Reformismus, sondern ich sage erstmal, ihr seht doch selbst, das klappt nicht. Die Forderung, Ideologiekritik muss praktisch werden, was eure Forderung ist, ist etwas, was nicht geht. Vielleicht sagen jetzt einige von euch, wenn ich das sage, na, da sagt er es doch selbst, es geht nur ums Besserwissen im stillen Kämmerlein. So ist diese Aussage aber nicht gemeint. Vielmehr geht es darum, dass Ideologie Praxis verstellt weil das Tun dem Denken vorgängig ist. Also dieser zentrale Satz im Fetischkapitel, Sie wissen das nicht, aber Sie tun es. Mit dem ideologiekritischen Denken, und deswegen kann ich nicht so unmittelbar auf deine Frage antworten, ist es nicht anders. Nur ist der Ausgangspunkt der Ideologiekritik gescheiterte Praxis. Auf ideologiekritische Gedanken komme ich, wenn ich sage, lass es uns doch so machen, und dann feststelle, es machen nur wenige mit. Ideologiekritik zielt auf die Frage, was hält die Leute am Unsinn oder was verführt die Leute dazu, am Unsinn festzuhalten. Euer Papier zielt auf die Frage, wie funktioniert Kapitalismus. Das ist der Inhalt der Ideologiekritik, wenn ihr von praktischer Ideologiekritik redet. So habe ich es zumindest verstanden. Und da unterscheiden wir uns, denke ich. Ja, und zum Schluss noch irgendwie ein Marx-Zitat, weil mit Kritik im Handgelenk bin ich natürlich belesen, das habt ihr schon mitgekriegt und deswegen habe ich das auch gefunden, dieses Zitat. Das geht nämlich so. Die Kritik, die sich mit diesem Inhalt befasst, ist die Kritik im Handgemenge. Und im Handgemenge handelt es sich nicht darum, ob der Gegner ein edler, ebenbürtiger, ein interessanter Gegner ist. Es handelt sich darum, ihn zu treffen. Es handelt sich darum, den Deutschen keinen Augenblick der Selbsttäuschung und der Resignation zu gönnen. Man muss den wirklichen Druck noch drückender machen, indem man ihm das Bewusstsein des Drucks hinzufügt. Die Schmach noch schmachvoller, indem man sie publiziert. Man muss jede Sphäre der deutschen Gesellschaft als den Schandfleck der deutschen Gesellschaft schildern. Man muss diese versteinerten Verhältnisse dadurch zum Tanzen bringen, dass man ihnen ihre eigene Melodie vorsingt. Man muss das Volk vor sich selbst erschrecken lehren, um ihm Courage zu machen. Man erfüllt damit ein unabweisbares Bedürfnis des deutschen Volks und die Bedürfnisse der Völker sind in eigener Person die letzten Gründe ihrer Befriedigung. So, das hat es mit der Kritik im Handgemenge auf sich und wenn das die Verdopplung des Fetischismus ist, dann mache ich das vielleicht. Man hat aber natürlich noch das Problem, dass der letzte Satz so überhaupt nicht mehr geht. Das unabweisbare Bedürfnis des deutschen Volkes war zu Marx-Zeiten hoffentlich noch ein anderes oder auch noch ganz offensichtlich auch ein anderes. Das heißt, man muss selbst das Problem dieses Zitats noch auf den Tisch bringen. Das ist dann das, was die antideutsche Kritik macht. Man muss aber eben erstmal hergehen und sagen, erschreckt doch mal erstmal vor euch selbst. Ja, das war's. Dann jetzt du, Max. Ja, ich will mich, das habt ihr wahrscheinlich schon vermutet, keiner der beiden Seiten anschließen, sonst hätten wir das Podium ja nicht mit drei Leuten besetzen müssen. Ich finde, und das ist, glaube ich, keine Äquidistanz, die sozusagen irgendwie eine Mittelposition einnimmt. Ich finde die Debatte, so wie ich sie bisher verstehe, schon falsch. Also die ist vielleicht notwendig, aber sozusagen verkürzt. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es, und das ist, war auch in Reinform sozusagen vorher und natürlich sehr viel weniger klug als das, was Justin und vorgestellt haben, auch in unserem Forum zu sehen, was es für Grundpositionen zu Blockupy gibt. Da gibt es eine Position, und der würde ich so mehr oder weniger doch zuordnen, die sagt, sowas wie Blockupy ist im Wesentlichen eine Gelegenheit. Man könnte da noch viel drüber diskutieren, zu was eigentlich. Ein paar Stichworte sind ja gefallen. Beeinflussen, dass es ein anderes Akkumulationsregime gibt, für die Abschaffung von Studiengebühren kämpfen, weil dann die Kampfbedingungen für die radikale Linke besser sind. Über die ganzen Sachen, ich sehe es anders, könnte man diskutieren, ist aber gar nicht mein Punkt. Die Gegenposition lässt sich auf die Ebene gar nicht ein, sondern sagt, sie setzt Inhalt dagegen. Was passiert hier eigentlich gerade und was bleibt uns da nur noch zu tun? Auch da sehe ich einiges anders, also ja Mensch, der Kapitalismus funktioniert nicht. Ich würde mal sagen, wenn die radikale Linke so gut funktionieren würde, wie der jetzt angeblich nicht funktionierende Kapitalismus, wäre ich schon ganz schön froh. Und ich will die Krise jetzt auch nicht verharmlosen. Also das geht einer ganzen Reihe Menschen ziemlich mächtig an den Kragen. Ob das den Kapitalismus auf Dauer jucken wird, das müsste die Zukunft nochmal zeigen. Ich glaube aber, dass beide Seiten was gemeinsam haben, auf einer sehr abstrakten Ebene, nämlich, dass es keine, jedenfalls keine wirklich ausformulierte Reflexion darauf gibt, was für Auswirkungen denn das eigentlich hat, was wir tun. Also wir als Linksradikale. Und mit tun meine ich jetzt im weiteren Sinne, also auch was wir sagen, was wir für Positionen vertreten. Und ich habe es den Verdacht, ihr wart euch in einem Punkt einig, nämlich dass sozusagen das, was die radikale Linke tut, etwas anderes sein muss, je nachdem, ob wir gerade Prosperität haben oder Krise. Mag sein. Vielleicht, wenn nicht, weiß ich, ich hatte das Gefühl, ich glaube, ich bin nicht. Ich stelle nur fest, also wenn man sich die radikale Linke zur Zeit ihrer Prosperität anguckt, weiß nicht genau, wann das ist, aber sagen wir mal vor der 66er-Krise, muss er 65 oder sowas. Naja, so richtig rosig sah das da nicht aus. Und ich vermute mal, dass sozusagen dieser erbärmliche Zustand der radikalen Linken jetzt auch nicht allein, ganz vorsichtig gesagt, dadurch zu beheben sein wird, dass wir klügere Sachen zur Krise sagen. Also was ich mit dem schlechten Zustand der radikalen Linken meine, ist, ich sage es mal ein bisschen provokativ, aller Erfahrung nach, wenn ich mir sozusagen, also wenn wir uns jetzt hier mal als Gruppe nehmen, also einfach als Ansammlung von Menschen, ist es zu erwarten, dass in 15 Jahren 80% von uns sich ins Privatleben und in die Affirmation verabschiedet haben. So, liegt das daran, dass wir in erster Linie was Falsches zur Krise sagen oder liegt es auch noch an anderen Sachen? Und ich finde, das müssten wir uns mal fragen. Und ich vermute, also auch bei wenigen Sympathien für K-Gruppen der 70er und frühen 80er, ich vermute mal, dass die auf der Ebene bei allem Schwachsinn, den die vertreten haben, mit sind wir jetzt eher auf albanischer Seite oder eher auf chinesischer, diesen ganzen Kram, dass die auf dieser Ebene vor ähnlichen Problemen standen. Und dass, wenn wir uns sozusagen allein auf der, in welche Richtung entwickelt sich das Akkumulationsregime-Ebene, oder allein auf der Ebene, was macht der Fetisch bewegen, dieses Problem nicht werden lösen können. Wenn ich mir, ich will das jetzt ein bisschen ausführen, was ich damit meine, dass es keine wirkliche Aussage dazu gibt, was bewirkt denn eigentlich das, was wir tun. Wenn ich die Argumente für eine Blockupy-Beteiligung mir angucke, und ich meine, das wurde vorhin gesagt, wir haben in der Gruppe dazu keinen Konsens, aber allgemein kann man es, glaube ich, so beschreiben, wir sind hier in Leipzig dem gegenüber sehr skeptisch, aber finden es auch nicht verbrecherisch, da was zu machen. Aber wenn ich mir jetzt mal angucke, die Leute, die jetzt wirklich sagen, doch, da muss man hingehen, was bringen die so vor? Also als erstes, und das habe ich eben auch bei Wissen reingehört, rausgehört, ist, es gibt ein sehr weitgehendes, was ich fast schon überraschend finde, oder erschreckend, weitgehendes Ernstnehmen dessen, was da sozusagen nach außen vertreten wird auf solchen Veranstaltungen wie Occupy. Also dieses, eine andere Politik ist möglich. Denn es mag ja sein, dass es sozusagen auf der Ebene von Akkumulationsregimes es Unterschiede im Kapitalismus gibt. Das ist sozusagen offensichtlich. Die Frage ist, was genau haben wir denn davon zu halten als Linksradikal, als Kommunistin, wie immer man sich bezeichnen will? Also ist das tatsächlich etwas, was über die Tatsache hinaus, dass vielleicht Leute eine höhere Rente kriegen und bezahlbare Wohnungen haben, was ich super finde, aber ist das etwas, was auch in einem angehbaren Zusammenhang steht mit unserem politischen Ziel? Ich meine, dass wenn man auf diese eine andere Politik ist möglich Schiene aufspringt, dass die praktische und theoretische Auswirkung verheerend ist, weil sich letztlich der Unterschied zu einer reformistischen Politik und zu einer anderen Praxis verwischt. Zweiter Punkt, der oft genannt wird, es gehe darum, Öffentlichkeit herzustellen. Auch da bin ich sehr skeptisch. Also das ist ja vielleicht auch so eine, ja, wie soll ich sagen, vielleicht auch so eine psychische Geschichte, was ich überhaupt nicht lächerlich machen will, ganz im Gegenteil. Also wenn man sich über Jahre hinweg in verrauchten Hinterzimmern mit linksradikaler Theorie beschäftigt, ist es ja vielleicht mal ein nettes Gefühl, wenn man im Heute-Journal erwähnt wird. Ich habe aber das starke Gefühl, dass sozusagen die Hoffnung, über eine Intervention in bürgerliche Öffentlichkeit irgendetwas zum Besseren zu wenden, eine völlige Verkennung der Natur bürgerlicher Öffentlichkeit beinhaltet. Das heißt, die Frage, was wird da wahrgenommen, von wem wird es wahrgenommen und was macht das eigentlich genau mit dem, der es da wahrnimmt? Wenn es also durch die Filter gegangen ist von Redaktionen, die unter ökonomischen Gesichtspunkten die Nachrichten auswählen, dann ist insbesondere, und das ist der wichtigere Filter, durch den Filter derjenigen gegangen ist, die natürlich mit einer bestimmten ideologischen Zurichtung auf bürgerliche Medien zugreifen. Was anderes ist es, vielleicht ist das auch damit gemeint, sozusagen in der linksradikalen Öffentlichkeit ganz bestimmte Akzente zu setzen. Oder vielleicht kann man auch sagen, also vielleicht nicht nur linksradikalen, sondern sagen wir Linken allgemein, also sozusagen Leute da abzuholen, wo sie vielleicht schon hinter der nächsten Ecke stehen und auf uns warten. Auch das erscheint mir als Grund für eine Intervention ein bisschen verkürzt. Also, dass es sozusagen die D-Mark-Liebhaber nicht sein werden, die wir da überzeugen, das setze ich sowieso mal voraus. Ich habe die Vermutung, oder es ist nicht nur eine Vermutung, es ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, auf Diskussionsveranstaltungen, übrigens auch Blockupy letztes Jahr, wo ich einen Vortrag gehalten habe, in diesem Barrio Antikapitalista, dass auch Bewegungslinke, die vielleicht irgendwo von sich sagen würden, deshalb, wenn dann gesagt wird, hey, wir haben im Aufruf jetzt das Wort Kapitalismus drin, ja, meine Fresse. Also eine ganze Reihe Leute, die ich da getroffen habe, die auch von sich selbst sagen würden, Kapitalismus finde ich scheiße, die sind aber sowas von Bewegungslinks, die definieren sich im Wesentlichen darüber, dass sie sagen, hey, ich tue was. Und das ist im Wesentlichen eine Betrachtung ihrer eigenen Position in dieser Gesellschaft. Das ist aber überhaupt keine, sozusagen, keine Zuordnung zu einem irgendwie sich frei assoziierenden politischen Kollektiv, sondern die fühlen sich damit gut. Und meine Erfahrung ist, dass die Leute nicht viel leichter zu überzeugen sind als die D-Mark-Liebhaber. Und dann, ich will aber gar nicht ausschließen, gibt es bestimmt da auch noch Leute, die aus vielleicht biografischen Gründen, weil sie schon in Diskussionszusammenhängen sind, die sie etwas weniger blöd haben werden lassen, unseren Argumenten gegenüber offen wären. Aber da bin ich halt auch sehr skeptisch, was so das Setting so einer Aktionsform wie Blockupy angeht. Also das wird ja immer so diskutiert, als wäre sozusagen ein Argument schon Werkzeug. Das heißt, ein Erfolg ist, wenn ich auf so einer Veranstaltung richtige Sachen sage. Ich muss sagen, warum ist das eigentlich ein Erfolg? Also, was machen denn die Leute mit diesen richtigen Sachen? Und also ich will jetzt nicht sozusagen einen PISA-Test für die radikale Linke einfordern und sagen, ja, das müssen wir irgendwie evaluieren oder so. Aber wen ist die Frage, müsste man ja sozusagen im Vorhinein beantworten können. Wer ist denn da eigentlich? Was wollen die Leute da? Und wie bindet sich sozusagen das, was ich ihnen meinetwegen Richtiges erzähle, in das ein, was sie denken und tun? Und da muss ich mir schon überlegen, was ist das für eine Veranstaltung, wie offen sind die, inwiefern haben die eigentlich die Möglichkeit, darauf einzusteigen. Das heißt, ich glaube, dass es eigentlich nie falsch sein kann, richtige Sachen zu sagen. Warum sollte es dann falsch sein, das bei Blockupy zu tun? Aber das ist ein bisschen wenig. Damit ich keinen Beifall von der falschen Seite kriege, ich glaube eben auch nicht, dass Lesezirkel da eine sinnvolle Alternative sind. Und ich glaube auch nicht, dass man sich im Wesentlichen um sein linksradikales Gewissen oder sowas kümmern sollte und sich immer fragen, laufen da vielleicht Leute rum, die böse sind und wenn ich da auch hingehe, bin ich schlecht oder so. Das ist alles Bullshit. Die Frage ist halt, wie könnte denn eigentlich eine Intervention aussehen, die mit dem, was wir tun, eigentlich auch praktisch was zu tun hat. Und da habe ich weder bei Philipp was zugehört, sondern das ist eigentlich die Position, wieso wir gehen dahin, noch bei Justin was zugehört, der gesagt hat, nee, ihr müsst eine andere Theorie vertreten. Ich finde, dass Intervention durchaus auch Vorteile haben kann. Also da sind viele Leute, ich glaube nicht, dass da viele Leute sind, man auch gut Leute überzeugen kann, das halte ich für überhaupt kein Argument, aber diese Vereinzelungserfahrung, die man normalerweise als Linksradikaler macht, da würde ich überhaupt nicht sagen, dass es erstmal was Schlimmes ist, wenn man die ab und zu auch mal durchbrechen möchte. Von daher finde ich, da haben Demos durchaus eine Funktion, zum Beispiel auch sowas wie Blockupy. Was soll schlechter, also es kommt natürlich schon mal auf die Demo an, Aber sozusagen per se zu sagen, also die Versammlung ist schon verdächtig, finde ich auch falsch. Man muss es dann nur richtig einordnen. Es ist dann sozusagen mal ein Gefühl, wir sind vielleicht doch gar nicht so wenige, mehr aber auch nicht. Und es ist gerade, gut, bei globalisierungskritischen Protesten, da würde ich dann nach wie vor Blockupy sozusagen kulturell einordnen. Ist es vielleicht noch ein bisschen schwierig, aber zum Beispiel auch bei Sozialprotesten. Wir hatten ja ähnliche Diskussionen bei den Hartz-IV-Protesten. Da liefen ja ganz, also sozusagen, fast identische Argumentationen ab. Es ist vielleicht auch mal gar nicht schlecht, sich in den Niederungen derjenigen zu begeben, die relativ weit weg von uns sind. Das ist aus verschiedenen Gründen nicht schlecht. Also erstens kriegt man mal mit, wie es den Leuten wirklich geht. Und es ist ja schon so, dass die radikale Linke, abgesehen eben von Leuten, die von Hartz IV leben, doch zu sehr großen Teilen aus, naja, ich sag mal, mittelsituierten Studenten besteht, die ganz bestimmte Probleme, die andere Leute haben, nicht haben. Und ich glaube, das trägt zur Bewusstseinsbildung auch nicht unbedingt bei. Also auch da würde ich sagen, kann eine irgendwie geartete Beteiligung, ich sage dann, glaube ich, mehr dazu, wie ich mir das konkret vorstelle, an so einer Aktionsform durchaus einen Sinn haben, aber man sollte es auch nicht zu hoch hängen. Das hieß dann erstmal, man geht da hin und guckt und versucht zu verstehen, was treibt die Leute da um. Und versucht nicht, das sozusagen im Vorhinein zu deduzieren. Was ich habe das Gefühl, wenn es so darum geht, war eigentlich so eine Intervention, wie zum Beispiel letztes Jahr, war das ein Erfolg? Ich meine, da wird Philipp gleich widersprechen, aber ich habe, also das Gefühl habe ich, dass sozusagen der Maßstab ist, es hat stattgefunden. Also Blockupy 2012 war im Wesentlichen ein Erfolg, weil es die Intervention gab. Denn, also wenn ich mir sozusagen die Forderungen angucke, auch wenn ich mir den Aufruf damals angucke, die sind natürlich alle nicht realisiert worden. Nun kann man sagen, doch, wir haben noch ein, zwei unreiche Seelen gewonnen und wir haben sozusagen, also wo ich nicht sicher wäre, ob das tatsächlich der Fall ist, und wir haben Kontakt zu Gruppen aus anderen Ländern, was ich super finde. Ob dann wirklich notwendig ist, gerade diese Form von Event dafür zu bemühen, würde ich sehr stark bezweifeln. Worin könnte ein Erfolg eigentlich bestehen? Also ich würde, und das müssen wir inhaltlich diskutieren, das ist eben heute nicht mein Punkt, man muss natürlich sagen, es muss eine richtige Krisenanalyse geben. Also mit einer falschen Einschätzung der Wirklichkeit kann man keine gute Politik machen, das ist mal vorausgesetzt. Vor allen Dingen aber, glaube ich, ist es eigentlich wichtiger, wenn man Leute überzeugen will, beispielsweise aus dem Attac-Umfeld oder wer immer da bei Blockupy rumspringen mag, dann muss man das auch als strategisches Problem ernst nehmen. Und es ist, wenn man irgendwie sich ein bisschen mit Ideologietheorie beschäftigt hat, völlig absurd zu glauben, ich muss Leute mit einem richtigen Flugblatt konfrontieren und danach sind die klüger. Quatsch. Wenn das aber nicht so ist, dann muss ich mich ja fragen, wie komme ich eigentlich in anderer Art und Weise zu denen? Das heißt, ich muss die irgendwie einbinden in einen längerfristigen Diskussions- und Aktionszusammenhang. Und da wäre zum Beispiel die Frage, unsere Blockupy-Intervention, öffnet die eigentlich solche Zusammenhänge oder tut die das nicht? Also ist die denn tatsächlich, kulturell beispielsweise, offen gegenüber Leuten, die aus einem ganz anderen Zusammenhang kommen? Und können wir das personell, inhaltlich leisten, die Leute dann aufzunehmen und weiterzubringen? Ich zumindest habe so eine Diskussion kein einziges Mal, das ist, ob das Heiligendamm ist oder was auch immer, kein einziges Mal eine solche Diskussion mitgekriegt. Und dementsprechend also ist auch der Erfolg, wenn es denn einer ist, abgesehen davon, dass das Ganze stattgefunden hat, wenn man vielleicht nochmal ein bisschen jüngeren Nachwuchs rekrutiert hat, auch immer der gleiche, nämlich dass die gleichen Leute, die vorher schon da waren, auch jetzt wieder sozusagen jung nachwachsen, nämlich ja, ein bestimmtes Klientel aus der bildungsbürgerlichen Mittelschicht. Vielleicht noch eine Sache und dann komme ich auch zum Schluss. Was man auch reflektieren müsste, ist die Form der Vorbereitung. Es ist ja nicht so, dass wir im günstigsten Fall da ein paar Leute gewinnen, sondern es ist ja auch so, das kenne ich eigentlich als Hauptproblem linksradikaler Kleingruppen, dass wir eine Fluktuation von 15-20% haben pro Jahr. Also unser Erfolg besteht ja im Wesentlichen darin, ich meine, wir haben jetzt hier in Leipzig gerade eine ganz gute Phase, aber das muss man ja mal nach ein paar Jahren betrachten. Aber unser Erfolg besteht ja in der Regel darin, dass wir nicht weniger werden. Also jedenfalls war es in den letzten Jahren meistens so. Und auch da könnte man natürlich fragen, wie kommt das eigentlich? Ich habe es eben schon gesagt, es verabschieden sich Leute im Beruf. Da kriegen die zum Beispiel viel mehr Bestätigung, als wenn sie das 17. Flugblatt diskutieren. Jedenfalls kriegen sie Bestätigung, wenn sie so wie die meisten hier hinterher Akademiker sind und sozusagen auch, was ihre familiäre Herkunft angeht, ein gewisses Selbstwertgefühl vermittelt bekommen haben und so. Also es ist dann schon so, dass die Leute in der Regel dann so einen gewissen Sog der Verwertungssphäre auch in der Hinsicht spüren und sich dann verabschieden. Es gibt Leute, die frustriert sind, weil sie irgendwie ihre Individualität in diesen Aktionen nicht zur Geltung bringen konnten und. Das heißt, da müsste man auch gucken, ist das nicht vielleicht auch ein Preis, den wir mit diesen Aktionsformen bezahlen? Mit Aktionsformen, wo ich sagen würde, naja, gerade natürlich bei so Sachen wie Blockupy, wo wir den Rahmen gar nicht selbst bestimmen, sondern da auf Kooperation mit so Leuten wie Attac und der interventionistischen Linken angewiesen sind, sind das nicht Aktionsformen, wo es immer tendenziell eilig ist? Also man muss zum Beispiel auf einen Flugblattentwurf der anderen reagieren, muss gewiefte Redner in Plena schicken, damit die eigenen Positionen durchdrücken gegenüber den Reformistischen. Ich habe den Verdacht, dass man in solchen Politikformen sozusagen so einen Politikertypus braucht. Und also so einen Zampano-Typus. Und tendenziell, also es ist natürlich, also jetzt soll jetzt keine Aussage über die Summe der Beteiligten sein. Und ich habe den Verdacht, dass diese Negativauslese, die durch Zwang zum Kummeln und zur, wie soll ich sagen, strategischen Reaktionsschnelle gegeben ist, dass auch die den linksradikalen Gruppen nicht gut tut. Das heißt, wofür ich plädiere, ist eigentlich, abgesehen, wie gesagt, von den inhaltlichen Diskussionen über Krise, die wir hier wahrscheinlich nicht zu Ende führen können, dass wir unsere Organisation als Ort der Praxis ernster nehmen. Das heißt, das, was Leute in der radikalen Linken halten würde, wäre genau die Arbeit in der radikalen Linken. Und ich meine, also es wird doch wohl kein Mensch hier ernsthaft behaupten, dass die Revolution auch in 10 Jahren vor der Tür steht. Und da muss man ja die Frage stellen, naja, wenn ich da jetzt so einen Attackler in Frankfurt treffe und ihm sage, da kommt es aus, und ihm sage, hey, komm zu uns, was biete ich dem eigentlich an? Die Revolution kann es nicht sein. Und dementsprechend müsste es unsere Arbeit sein, beispielsweise die Form der Intervention. Die müsste sozusagen unseren organisatorischen Ansprüchen genügen. Die müsste zeigen, dass wir anders kooperieren miteinander beispielsweise, als das im Beruf, als im Schützenverein gemacht wird. Und nur dann, glaube ich, kann man überhaupt eine inhaltliche Debatte führen, die sozusagen auch einen breiteren Rahmen bekommt. Ja. Jetzt schon mal ein Dankeschön an die Referenten und jetzt würden wir Fragen aus dem Publikum oder Anmerkungen, Diskussionsbeiträge annehmen. Ich würde gerne etwas Anmerkungen zu dem Ankündigungstext sagen. Danke erstmal für den marxologischen Kommentar des Textes. Aber ich glaube, du hast da mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Okay. Weil dieser Text sollte den Zweck verfolgen, so ein titelhaft im Grunde genommen die Themen hinzuschmeißen, worin sich quasi die Problematik ergibt. Und wenn wir eine explizite Analyse der Wirklichkeit oder des Kapitalismus machen wollen, dann können wir das gerne an einem anderen Ort tun. Also ich würde einfach die Kritik in dem Sinne zurückweisen. Sollte ich etwas zu sagen? Oder? Irgendwie, dann ist es so. Ich finde aber, also ich habe die Stelle genommen, weil mir da schon aufgefallen ist, es gibt eine gewisse Nonchalance gegenüber von, die werden da auf einmal so komisch geldkritisch. Und die macht mich unruhig. Also, weil ich finde, wir sollten uns mal die Frage stellen, Warum formulieren wir überhaupt so komische Sachen wie, es gibt da so ein großes Loch in der Krise und da gibt es Alternativen, entweder wir oder die Nazis. Warum sind wir den Nazis näher als dem vorangegangenen liberalen Bewusstsein, also dass das Geld für was ganz Normales hält und sowas. Das ist eine politische Konstellation, die doch seltsam ist. Und das ist ein Grund, um mir die Vorlage zu geben, sowas zu sagen, irgendwie weswegen ich diese Stelle ausgewählt habe, weil auf einmal ist es ja total logisch, das ist ja nur der objektive Schein der Verhältnisse, dass die Leute antisemitische Ressentiments haben. Und das kann man nicht zulassen. Da muss man sagen, es hat sich historisch eine Situation ergeben und die Linke hat sich darauf eingelassen, die das tatsächlich bewirkt, dass diese Alternativen erscheinen. Das ist aber das Ergebnis von einer lang zurückliegender falscher Reflexion, falscher Praxis und so weiter, also eben Niederlagen. Und das müssen wir zumindest mal versuchen zu realisieren und nicht immer wieder neu machen. Und einer meiner Vorwürfe ist eben, das wird immer wieder neu gemacht. Also das Podium darf natürlich auch aufeinander reagieren. Also wenn wir dann... Ja, Frau Reuter, ich habe tatsächlich einen Punkt irgendwie zu Mats. Also du rennst bei mir offene Türen ein, wenn du beschreibst, wie funktionieren so linke Organisationen. Also ein Großteil von dem, was du beschrieben hast, ist einer der Gründe, warum ich den Text, also den Kritiktext an euch oder an das Ganze insgesamt Kaderrealität genannt habe. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, warum du dann in meine Theorie rein interpretierst, ich fordere nur eine andere Theorie zu vertreten auf Blockify. Ich fordere überhaupt nicht eine Theorie zu vertreten. Ich fordere überhaupt nicht die Idee zu haben, dass eine Organisation dazu da ist, irgendeine Theorie zu bringen, sondern ich gehe davon aus, dass ich beobachte, die Leute wissen nicht zu wenig vom Kapitalismus, die wissen so viel vom Kapitalismus, dass sie sich gar nichts anderes vorstellen können. Die sind die ganzen Denkformen, die Reflexionsformen des Kapitals sind ihre eigene Wahrnehmungsform. Sie denken sich als Arbeitskraft. Und das, was ich fordere, wo ich finde, dass ich den Druck nochmal verdoppeln und so weiter und dass sich die Leute vor sich erschrecken lassen, ist einfach nur das Bewusstsein davon offen zu halten. Es handelt sich hier um Zwang. Und wie man den Zwang dann theoretisiert, im Hinblick auf was Neues, anderes, würde ich offen lassen wollen. Das will ich nicht durch eine Organisation vorgeben oder sowas, sondern erstmal nur sagen, macht euch doch mal Gedanken, was ihr da tut, und zwar nicht beim Protest, sondern was ihr in eurem Alltag tut. Also da treffen wir uns, glaube ich, wieder, aber da gibt es viel mehr darüber zu sagen, als ihr werdet von eurem Job aufgesogen oder sowas. Ja, das mit dem Job aufgesogen, das war ja eher was ich über die radikale Linke gesagt habe. Ja, also ich will gar nicht sagen, dass du das im Wesentlichen vertreten hast, sondern du hast halt zu dem anderen nichts gesagt. Und wenn ich jetzt so raushöre, du sagst, macht euch das klar. Also den Zwangscharakter fände ich gut. Und auch den Zwangscharakter eures politischen Handelns. Also ich kann es aber nur in Konjunktiv setzen, denn die Frage, die mich interessiert, ist, was sind eigentlich die Bedingungen genau dafür? Und ich schätze mal, es wäre eigentlich grundsätzlich keinen Dissens haben, aber irgendwie ziehst du daraus eine komische Konsequenz oder eine richtige nicht. Wenn sozusagen das, was die Leute, und jetzt meine ich nicht die Linksradikalen, sondern alle als bürgerliche Subjekte, als gesellschaftliche Praxis jeden Tag vollführen, wenn sie das genau bestärkt in ihrer Affirmation und es auch richtig ist, dass ein Argument alleine da wenig ausrichtet. Also ich kann denen natürlich auch was über Zwang erzählen. Die Frage ist nur, wer hört das und wann hört das? Dann muss ich mich ja fragen, was kann zu dem richtigen Argument noch dazukommen? Und das ist halt etwas, was in der Debatte komplett unterbelichtet ist. Ja, also ich würde dann... Ja, auch ich habe mir vorbildliche Notizen gemacht zu dem, was ihr beiden gesagt habt und versucht da mal kurz Bezug drauf zu nehmen. Also ich würde schon mal viel von deinen Einschätzungen teilen. Das ist eigentlich schon das Wichtigste für eine linksradikale Strategie auf längere Sicht Kontinuität ist. So. Also wir haben uns ja deswegen auch in so einem festen Rahmen als autonome Antifa-F organisiert. Ich glaube auch, dass es völlig falsch ist, die Leute da abzuholen, wo sie stehen, weil da holt man sich bekanntlich nur ihren Standpunkt ab. So. Und du sagst ja auch, naja, es ist auch nie falsch, das Richtige zu sagen. Das gilt natürlich für jeden Ort, egal ob das jetzt Blockupy oder vor der Fabrik ist. Ja, stimmt. Würde ich auch sagen, das ist auch ein Argument, unter anderem dahin zu fahren. Ich würde auch sagen, okay, man braucht Erfolgskriterien. Wir werden sicherlich danach auch eine Auswertung machen, inwiefern hat sich das für uns gelohnt und inwiefern nicht so. Aber ich glaube, dass auch wenn ich dahin mobilisieren möchte, dass man zu Blockupy fährt, würde ich sagen, das kann nicht der Hauptbestandteil der Politik sein. Das kann nur ein Kristallisationspunkt für die radikale Linke sein, um zusammenzukommen, um natürlich auch versuchen, mit den besseren Argumenten Leute zu überzeugen. Das kann auch ein Versuch sein, in die Medien zu kommen. Das kann ein Versuch sein, eine Gegenmacht aufzustellen. Man könnte ja auch die These vertreten, sagen, naja, das Wirtschaftswachstum dieses Jahr in Deutschland ist nur noch, glaube ich, 0,4%. Dieses Jahr wird es geschätzt, wenn überhaupt noch. Vielleicht beginnt nächstes Jahr auch hierzulande die Rezession, eine Krise oder eine Verschärfung oder dass sie mal wirklich im Alltag auch ankommt. Wäre es ja nicht schlecht, vorher schon Bündnisse zu haben, um dann auch noch was anderes zu machen. Auch sowas könnte man ins Feld führen. Aber ich glaube, dass bei all dieser Politik oder zu Events zu fahren, dass es auch nur dieser Kristallisationspunkt sein muss. Die linksradikale Arbeit muss schon auch eine sein, die vor Ort verankert sein muss. Also wir machen zum Beispiel auch gerade eine Stadtkampagne, wir machen eine militante Untersuchung in Frankfurt, wir versuchen herauszufinden, was die Leute eigentlich, was sie eigentlich denken, mit wem wir ins Gespräch kommen können. Und ich habe mich schon gefragt, als ich in Griechenland war, warum die radikale Linke so viel größer ist. Also, militante Untersuchung, das ist so ein Konzept aus Italien aus den 70er Jahren. Da geht es darum, Leute zu fragen zu ihren Positionen, also zum Beispiel so ein Thema, wie ist es in der Fabrik, um so rauszufinden und jetzt auf den Stadtteil, wo sind die Probleme im Stadtteil, aber es ist so eine selbstreflexive Befragung. Also während man will was von den Leuten wissen, aber die Fragen sind auch schon so und die Gespräche sind so angelegt, dass die Leute sich selber dabei auch reflektieren oder im besten Fall, man könnte es jetzt propagandistisch sagen, die Leute auch schon gegen das eigene Problem, was sie haben, aufgehetzt werden. Und der weitere Schritt dabei natürlich, die Leute zu organisieren, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, die Leute einzuladen zu einer Versammlung. Und ich finde das nämlich, ich frage mich das nämlich auch. Also es ist doch total unrealistisch bei Attac, also zum Beispiel. Da sind so viele Leute, warum sind die Leute aus Attac? Da sind teilweise Leute aus irgendwelchen Käffern bei Attac organisiert, die in den 70ern linksradikal waren, so bei vielleicht sogar irgendeiner K-Gruppe, die dann wirklich sich frustriert zurückgezogen haben, dann nach 15 Jahren, 20 Jahren gedacht haben, es wird mal wieder Zeit. Aber es gibt überhaupt nichts mehr und die können ja auch gar nicht mehr da anknüpfen. Es ist auch total unrealistisch, dass sie in irgendeine Antifa-Gruppe gehen, wo die Leute ja erfahrungsgemäß maximal 35 sind. Dann ist Schluss, das sind ja auch unterschiedliche Lebensrealitäten. Die meisten Leute gehen zur Uni, da gibt es viele Hürden. Und dann sind natürlich so Antifa-Gruppen auch extrem kompliziert und auch die linksradikalen Gruppen, die sagen, man muss die und die Unterdrückung noch mitdenken, sind ja letztendlich doch meistens sehr exklusive Zirkel. Und da fand ich doch, auch unter so einer Perspektive fand ich eigentlich M31 total spannend. Also wir wollen jetzt auch so eine Internetplattform, wo die Leute sich mal so ein bisschen austauschen international, wie das eigentlich in Griechenland läuft. Und ich finde tatsächlich, dass in Griechenland die Linke wirklich von Schüler bis zur Rentnerin ist da halt alles vertreten so. Und dann heißt es ja immer in Deutschland, naja, in Deutschland ist es nicht so der Fall, weil hier war halt der Nationalsozialismus und da ist es halt irgendwann mal gekappt worden und seitdem ist die linksradikale Bewegung in Deutschland nur eine Jugendbewegung. Aber ich finde, das Argument, das zieht irgendwann nach 60 Jahren nicht mehr so. Also irgendwas müsste man ja auch kontinuierliche Strukturen aufbauen. Und ich finde tatsächlich, dass sie in anderen europäischen Ländern gibt es Formen der Politik, die sind leichter in den Einstieg zu finden, wie diese Versammlung ganz konkret. Und ich finde, sowas sollte man anschließen. So. Und wir sind ja in Frankfurt, wir sind ja auch so ein bisschen so eine Ausnahmestadt. Wir sind ja schon ein bisschen, kann man ja schon mal sagen, ein bisschen erfolgsverwöhnt. Vielleicht fängt das ja auch in Leipzig gerade an. So. Aber als wir in Frankfurt mit linksradikaler Politik angefangen haben, vor 10 Jahren, war die Szene schon mehr oder weniger tot. So. Da gab es noch so ein paar Altautonome, die haben so überlebt, so. Die, an denen ist die Startbahnfrustration nicht vorbeigegangen. Aber das war's so. Und ich würde sagen, heute hat sich die Szene versiebent oder verfünffacht so und ist so viel größer geworden. Aber die ist auch größer geworden an Projekten. Also beispielsweise das IWI, was da entstanden worden ist, spricht ein ganz anderes kulturelles Milieu auch an, als das, was wir organisiert haben. Und auch viele andere Projekte sind in so einer Linken entstanden, die halt schon so eine Verbindung haben zwischen Alltag und sonst was. Aber ich würde schon sagen, entscheidend war auch ein Kampf, sich dabei bei den Studiengebühren einzumischen. Wir uns bei so einem praktischen Kampf eingemischt haben. Die Studiengebühren waren ein Problem. Wir haben diese Protestversammlungen gemacht. Wir haben uns daran beteiligt, wir haben daran geholfen, diese Autobahn zu blockieren. Die Studiengebühren wurden zurückgenommen und das hat halt viele Leute von so einem Erfolgserlebnis. Und das, ich meine, das ist wirklich nicht die Revolution und man kann es auch sagen, das ist reformistisch so. Und es ist vielleicht sogar noch ein Staatsappell, sozusagen, hey, keine Studiengebühren. Oh ja, ich muss mich kürzer halten. Aber deswegen möchte ich nur sagen, also man kann es auch nicht so sagen, da ist die reformistische Politik und da ist die Revolution. Ich glaube, es ist eher die Frage, unter welcher Perspektive macht man was. So viel dazu. Und zu Justin hatte ich mir jetzt eigentlich auch ganz viel notiert, aber hebe ich mir vielleicht einfach mal auf. So. Wir hatten da hinten noch. Ja, dann wollte ich mal fragen, ich verstehe, was ihr gegeneinander ausspielt, nicht so ganz die Trennung. Theorie, das ist doch eigentlich, dass man sich da was erklärt, oder? Man guckt sich halt an, wie geht die, wie sagt man, Logik des Kapitals oder so. Und Praxis ist doch, wie kann ich das, was mir da nicht passt, ändern? So, dann gehört das doch gar nicht getrennt, sondern gehört das doch zusammen. Dann überlege ich mir und sitze dann im Lesekreis oder so, um mir da sicher zu sein, das, was ich da ändern will, und gehe dann los. Und dann gucke ich, die Revolution ist morgen nicht zu haben. Also, da muss ich erstmal viele Leute überzeugen. Dann kann man sich doch überlegen, was man dann macht. Dann ist das doch die da drauf aufbauende Frage. Das kann man doch nicht gegeneinander halten. Und da würde ich dann eine Frage stellen, was sagt man denn so einem Attackler, wenn man ihn dann mal hat, mal andere Leute als du. Als erstes sagt man, laufe nicht weg. Andere Leute gibt es ja erstmal gar nicht, als die hier so rumrennen. Was sagt man denn dem? Was hat er denn? Was überlegt er sich? Der ist ja unzufrieden. Was überlegt er sich denn, was Falsches? Ja, man denkt doch, dass man mit der Theorie das erfasst hat, dass er da sich was Falsches denkt. Da muss man doch wie kann man den da, überzeugen, dass das, was er sich da denkt, falsch ist? Also, wir können beide antworten. Ich kann ja versuchen, das mal zu verbinden mit der Kritik, die ich auch an Justin habe. So. Also, ich halte es für total, oder sagen wir mal so, wenn jemand so viel Theorie erstmal auf Tasche haben muss, wie Justin gerade ausgeführt hat, dann glaube ich, ist die Revolution wirklich weit weg, bis unmöglich. Und ich glaube auch nicht, dass dass die Stürmung der Bastille oder die Pariser Kommune so gelaufen ist, dass die Pariser Kommune so in die Tat gekommen ist, was Herr Marx wirklich gesagt hat, da ist mal eine kommunistische Revolution, so wie ich sie meine, dass die Leute alle vorher den Fetisch durchschaut haben. So, das ist ja absurd. So. Und trotzdem würde ich sagen, ich meine, Marx hat dieses schöne Zitat, das kommt ja auch bei der Kritik in Handgemenge, das ist ja MEW 1, da kommt ja irgendwie dann am Schluss nochmal dieses Zitat: Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen. Die materielle Gewalt muss gestürzt werden durch materielle Gewalt. Allein die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald die Masse nach ihr greift. Also da gibt es ja schon so ein Wechselverhältnis. Und ich würde sagen, deswegen muss man darauf insistieren, bei dieser Fetischkritik, dass ich jetzt nicht alle möglichen philosophischen Ableitungen mache. Das wird, glaube ich, auch schwierig sein bei der Demonstration, das schnell noch den einzelnen Teilnehmern zu machen, sondern darauf zu insistieren, dass Gesellschaft veränderbar ist. Und zu der Sache, warum Theorie und Praxis gegeneinander steht, da würde ich schon sagen, das Problem ist doch oft, dass die Leute gar nicht wissen, was ihr Problem ist. Also die wissen zum Beispiel, mein Problem ist die hohe Miete, mein Problem ist, dass ich zu wenig verdiene, mein Problem ist die Arbeitslosigkeit. Ja, aber woher kommt die denn? Das wissen ja die wenigsten Leute dann. Und bei dieser Fetischkritik, das hört sich auch immer so mysteriös an, aber ich erkläre es mal so ganz einfach bei diesem Fetisch. Wenn man so in den Supermarkt geht und man kauft die Butter für 1,80 so, dann ist den Leuten, dann wird, ist denkt man, das ist so der natürliche, das ist so Natur, dass sie so 1,80 kostet. Da denkt man ja nicht drüber nach. Man denkt ja nicht in dem Moment so ganz antifetischisiert, ja klar, das ist so, wie wir uns aufeinander und unserer gegenseitigen Arbeit beziehen. Und diese 1,80 symbolisiert das Klassenverhältnis so. Denkt doch niemand so. Und aber gleichzeitig, wenn ich mich am nächsten Tag aufrege und in den Supermarkt gehe und dann kostet die Butter 2 Euro, dann kann ich sagen, ja, mein Problem ist, dass 2 Euro die Butter kostet. Aber dann muss ich demjenigen doch trotzdem zumindest so weit kommen und erklären, ja, pass mal auf, das ist ein gesellschaftliches Verhältnis. Und es liegt auch daran, dass Produktionsmittel nicht in deiner Hand sind, etc. Und deswegen müssen wir was machen. So. Und deswegen ist schon so ein Gegensatz zwischen Alltagsverstand und theoretischen Grund, warum die Sache so scheiße ist. Dann Justin, dann du und dann Jürgen. Ja, sehe ich ganz anders. Also erstmal zu dem Beitrag von dir. So ist das überhaupt nicht. Also Praxis ist auf keinen Fall das, was man sich im Lesekreis geholt hat, irgendwie zu verbreiten. Die Theorie, die ist nur für uns unter uns da. Also das ist das, wo ich mir dann in allgemeineren Begriffen darlege, was nicht meine unmittelbare Erfahrung ist. Und mir geht es überhaupt nicht darum, eine Theorie zu verbreiten. Ich muss auch niemanden überzeugen, etwas zu tun. Also es ist nicht so, irgendwie ich habe eine Position und meine Agitation besteht darin zu sagen, du sollst meine Position auch haben, sondern wovon zu überzeugen ist, ist etwas nicht mehr zu tun, nämlich die Form der Praxis, die der Kapitalismus erzwingt. Und da ist die Krisensituation, also auf den Punkt möchte ich schon nochmal beharren, glaube ich, unglaublich aussagekräftig für den Stand des Bewusstseins, weil in der Krise wird diese Praxis auf der einen Seite zwar unglaublich repressiv nochmal eingefordert. Du musst dich als Arbeitskraft verkaufen können. Du musst da beim Hartz-IV-Jobcenter irgendwie absurde Kurse machen für Arbeitsplätze, die es überhaupt nicht mehr gibt. Die Leute tun das, und das ist die Praxis, die es in der Gesellschaft gibt, nicht erst das, was wir erfinden müssen, sondern das ist eine Praxis, die sein zu lassen ist, diese Verdopplung des Zwangs. Sie kommen nie auf die Idee, oder sehr selten auf die Idee, dass das vielleicht nicht sein müsste. Das heißt, sie kennen diesen Zwang nicht. Und davon muss überzeugt werden, dass sie einem Zwang selbst nachgehen. Und diese Idee mit, irgendwie, ich habe hier meine Theorie, bringe die in die Welt, das ist patriarchaler Rationalismus. Da kommt man nicht weit mit. Ansonsten habe ich noch ganz kurz Bemerkung zu deiner Darstellung von Frankfurt. Das ist eine absurde Selbstüberschätzung. Ich darf jetzt mal irgendwann etwas älteres Alter irgendwie anbringen. Also die Demonstration in Solingen, 92 war das, glaube ich, auf die gerade, also das die 93, wenn es 20 Jahre ist, das war also überhaupt irgendwie die Demonstrationen, die Anfang der 90er Jahre Antirassisten-Demonstrationen waren, das antirassistische Erschrecken der deutschen Linken. Da waren Demonstrationen am Start, die Abschaffung des Asylrechts, die Demonstration vor dem SPD-Parteitag, die noch von der Mobilisierungskraft der 80er Jahre bestimmt waren. Da haben noch die Grünen mobilisiert und so weiter. Und da war ich auf Demos. Auf so große Demos zu gehen, hatte ich danach nie wieder die Chance. Irgendwie, da war in Bonn der Hofgarten voll, da waren 100.000 Leute zur Kritik der Abschaffung des Asylrechts und das hat nichts gebracht. Wenn ihr euch jetzt von 5 auf versiebenfacht, hast du gesagt, auf 30 erhöht habt oder von 100 auf 300. Ich meine die Szene, nicht wir als Gruppe. Ja, ich meine auch die Szene. Und denkst, das ist kurz vor einem Durchbruch. Nein, irgendwie sind viel größere Massenbewegungen schon gescheitert. Irgendwie, das müssen wir schon mit ein bisschen mitbedenken. Okay, dann jetzt erstmal. Ich glaube, da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht irgendwie so eine Pappkameraden-Diskussion führen. Also wir sind natürlich nicht vor kurzem Durchbruch. Also Anfang der 90er war in Frankfurt die größte autonome Demo, die nie wieder Deutschland-Demo, glaube ich, war. Ich bin nicht so bewandert, aber da waren immerhin 20.000 Leute. Also wenn man sich das so anschaut mit Blockupy, also es ist schon ein Unterschied, ob 20.000 Leute gegen nie wieder Deutschland, ob die nie wieder Deutschland-Demo kommen oder 20.000 zu Blockupy. Dann könnte man natürlich schon, wenn man so eine Linie zieht, dann könnte man sagen, ist ganz schön runtergewirtschaftet, die radikale Linke. Und ich glaube tatsächlich, dass die Geschichte der radikalen Linken auch eine Geschichte der Niederlagen ist. Und ich glaube trotzdem, dass die radikale Linke, wurde ja auch bei Rüdiger gesagt, so sich da ein bisschen gefangen hat. Es geht ein bisschen wieder aufwärts, aber das sind kleine Nuancen. So. Also es ist jetzt nicht so, ich meine, wir waren so wenige Anfang 2000 in Frankfurt, die Szene, die sich da verfünft oder siebenfacht, ist natürlich subjektiv viel, aber das ist jetzt nichts mal etwas, was den Staat groß beeindruckt oder dass es gefährlich wird. Aber trotzdem würde ich da schauen, man muss schauen, warum das verfünffacht worden ist von dem, was man da hatte, und sich schauen, okay, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Ja, nur so viel dazu. Und ich glaube, was du gesagt hast, wo wir total unterschiedlicher Meinung sind, es geht darum, was nicht zu tun. Ja, gut. Also, ich meine, ob ich jetzt, das kann man sagen, aber natürlich, also die Leute müssen sich irgendwie reproduzieren. Du sagst, die Leute sollen nichts tun. Ich sage, naja, wenn ihr im Supermarkt seid, dann nimmt die Butter einfach mit. So, und das hört sich total einfach an und ist ja auch so einfach, aber das Problem zum Beispiel bei Fels, also Fels hat eine militante Untersuchung gemacht beim Jobcenter in Neukölln, da hieß es immer von den Leuten, ja, ich bin der anständige Hartz-IV-Empfänger und ich finde das alles so, so mies, wie es gemacht wird, und man müsste vielleicht auch mal ein bisschen bescheißen, aber das Problem sind ja die anderen, die bescheißen so, und deswegen wird dann uns am Ende allen Hartz IV gekürzt, und man muss den Leuten ja schon irgendwie so schon Theorie auch als Rechtfertigung nehmen dafür, dass sie vielleicht mal Grenzen überschreiten können, zu sagen, ich finde eigentlich die gesellschaftlichen Verhältnisse total mies, so wie sie laufen, und ich kann es auch begründen, zumindest so weit, dass ich für mich legitimieren kann, natürlich bescheiße ich auf dem Hartz-IV-Amt, ohne mich daran schlecht zu fühlen. Und in der Regel können das Linksradikale und viele Leute haben damit extreme Gewissensbisse gegenüber einer Gesellschaft, die ihnen eigentlich feindlich gegenübersteht. Das fällt bei mir unter etwas Nicht-Tun. Aber ja gut, da ist vielleicht dann auch das ziemlich dasselbe Tun, Nicht-Tun. Wird jetzt ihm das Wort... Hallo, ich bin Leo, ich komme aus Mannheim, bin von Komitee für Weltdemokratie und auf Einladung der Anarchokom hier. Ich sage erstmal kurz meine Position, weil ich einen relativ aggressiven Stil habe und wahrscheinlich sich sehr viele Leute angegriffen fühlen. Deswegen sage ich konkret, mit dem ersten Redner, mit dem dritten Redner würde ich zusammenarbeiten, mit dem zweiten vermutlich nicht. Ja. Trotzdem werde ich an allen Kritik ausüben. Der erste Punkt ist, die Leute hier sind wahrscheinlich alle hier wegen dem Thema, weil es irgendwie interessiert, was man gerne erfahren möchte. Was kann man überhaupt tun? Was ist hier überhaupt möglich zu machen? Wie kann man Theorie und Praxis vereinen? Was wollen wir überhaupt machen? Gibt es überhaupt Möglichkeiten? Da ist die erste Kritik schon mal an den ersten drei Redner. Also ich weiß nicht, wie es den Leuten hier geht. Ich persönlich habe Marx gelesen, glücklicherweise. Deswegen habe ich ungefähr verstanden, wovon sie reden. Aber es war doch teilweise sehr schwierig zu folgen. Und da finde ich, ist schon der erste Punkt, dass man, finde ich, die Sachen, die man sagt, verständlich formulieren muss. Und zwar natürlich hier in dem Raum, für uns jetzt schon natürlich, aber ich denke, das gilt noch viel mehr, wenn man nach außen geht. Da bin ich ganz bei dem dritten Redner. Der zweite Punkt ist diese Blockupy-Bewegung. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, da geht es hauptsächlich darum, so ein bisschen sich selber zu befruchten. Also man redet mit Linken, um irgendwie weiter linke Positionen zu vertreten, aber macht sich nicht die Mühe, mal irgendwie zu jemandem zu gehen, der tatsächlich vielleicht irgendwie ein Problem hat und mit dem konkret versuchen, was zu reden. Und das Problem ist, wenn man diese Position, die der erste Redner vertreten hat, vertritt, oder auch die der zweite meiner Meinung nach ungefähr vertreten hat, ist, dass man versucht, den Leuten 20 Schritte voraus zu sein und sie zu ziehen in eine gewisse Richtung und nicht versteht, dass man eben versuchen sollte, einen Schritt voraus zu sein. Sprich, die Leute tatsächlich da abholen, wo sie sind. Aber das heißt nicht, sie dort belassen, sondern den nächsten Schritt gehen. Aber das heißt nicht 20 Schritte gehen. Ich gehe nicht zu irgendeinem keine Ahnung, FDP-affinen Jugendlichen, der sich aufregt über das System und erzählt ihm was über Kapitalismuskritik. Das würde er nicht, damit bringe ich den nicht weiter. Aber ich kann ihn sehr wohl da, wo er die Kritik hat, versuchen zu unterstützen und sagen, hey, in dem Punkt kann ich dir vielleicht unterstützen, kann ich dir vielleicht helfen. Der andere Punkt, den ich glaube, den die Redner hier alle so ein bisschen drin hatten, ist, dass sie teilweise die Massenbewegung oder das, was man so generell als Masse bezeichnet, verwechseln mit dem, was man, ja, wie man letztendlich die Leute, die hier schon da sind, bezeichnen müsste. Sprich, die Leute, die sich von vornherein dafür interessieren oder die linke Szene sozusagen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. wenn ich die Massenbewegung beeinflussen kann, dann muss ich diesen Schritt wählen, wie ich gesagt habe, einen Schritt voraus und nicht 20 Schritte voraus. Wenn ich aber die ganze Pläne habe, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Dann muss ich gucken, dass ich mein Gesicht zeige, dass ich meine Identität zeige und dass ich mich abgrenze. Und dann kann es auch keine Frage mehr sein, dass man Angst hat vor irgendwelchen Zusammenarbeiten oder dass man auch mit den übelsten Reformisten zusammenarbeitet. Ich bin gerne bereit, in die Linkspartei reinzugehen und mit denen irgendwas zusammenarbeiten. Aber ich werde dabei mein Gesicht zeigen, ich werde sagen, ich bin gegen Stalinismus und ich werde es so lange sagen, bis die entweder meine Position akzeptieren oder mich rausschmeißen. Und ich lege es darauf an, rausgeschmissen zu werden. Das Problem bei dieser Massenbewegungsgeschichte ist, die Leute unterschätzen das immer. Die denken, dass das eine statische Sache ist. Aber das stimmt nicht. Die Leute, die sich bewegen, und wenn es gerade eine größere Bewegung ist, und das ist eine taktische Einschätzung, meiner Meinung nach ist die Blockupy-Bewegung tatsächlich am Anfang vielleicht eine Möglichkeit gewesen, gegen Ende ist sie immer zähiger geworden, man hat da eigentlich nichts mehr reißen können. Aber wenn sich eine große Bewegung ergibt, dann polarisieren sich die Leute auch immer weiter. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Chile. Allende hat damals Positionen ergriffen, die letztendlich zu einer Massenrevolution geführt haben. Aber Allende, was viele Leute nicht gerne hören, war Reformist am Anfang. Der wurde von den Massen mehr oder weniger in eine linksradikale Position gezwungen nach und nach. Und das genau wieder der Punkt, da braucht man eben selber als Gruppe eine feste Position, eine feste Linie, die man vertritt, die man auch klar gegenüber den Leuten sagen kann und sagen, hey, ich vertrete diese Linie, aber das heißt nicht, dass ich euch nicht helfe, das heißt nicht, dass ich euch nicht mitmache. Kann ich dich bitten, eine Minute noch? Ja, bin gleich fertig. Und da ist die Kritik, die ich auch an dem dritten Redner dann leider hätte, und zwar, dass das Problem an der ganzen radikalen Linke ist eigentlich immer schon gewesen, dass es sich bei der Basisarbeit trifft. Man will immer irgendwie versuchen, mit den Leuten zu reden, die einem schon irgendwie ganz angenehm sind, weil sie ähnlich aussehen und auch studiert haben. Aber man drückt sich einfach gern davor, mit den Leuten zu reden, die auf der Straße sind und die einem wirklich mit der übelsten Ignoranz erstmal ins Gesicht klatschen. Und aber auch da muss man versuchen, die Leute zu bewegen, weil gerade die Leute sind, mit denen man reden kann und die man auch bewegen kann. Und da bin ich auch ganz der Meinung, was er gesagt hat, das Persönliche muss politisch werden. Man muss versuchen, die Leute so reinzuholen, dass sie von der Teilnahme an dem Protest was haben, dass sie merken, dass ich in diese radikale Bewegung einsteige, ist für mich ein Vorteil. Und das ist meiner Meinung nach völlig scheißegal, ob ich da sage, die 2 Euro Butter. Und ich muss ihnen da nicht erstmal einen ganzen Vortrag halten darüber, warum die 2 Euro voll ungerecht sind, sondern ich kann sagen, ja, scheiße, dass du 2 Euro bezahlen musst. Ich muss versuchen, mit dir zusammen dahinter zu kommen, wie wir das ändern können. Und ich als Radikaler weiß sowieso, es wird gar keine Möglichkeit geben, das zu ändern. Es wird vielleicht irgendwelche Teilsiege geben, aber es wird keine konsequente Veränderung des Systems geben. Und das heißt aber andersrum genauso, ich muss auch, wenn jemand sagt, scheiß Banken, und eine berechtigte Wut gegen dieses System hat und diese Banken hat, die ihn aufnehmen, auch daraus ihn unterstützen und sagen, jawohl, du hast recht, scheiß Banken. Und ihn dann unterstützen und sagen, jawohl, guck mal, was wir dagegen machen können, wie kann ich dir helfen, wie können wir zusammenarbeiten. Und das ist eine ganz praktische Sache und für diese praktische Sache braucht man aber eine eigene Linie und eine Sicherheit, dass man diese eigene Linie nicht von irgendwelchen Reformisten übernehmbar ist. Passt das dazu oder kann man... Ja, du warst vor. Okay. Passt dazu. Also deins passt dazu. Danach kommst du. Und das passt zu beiden auch zu der Frage, wie ist das mit Theorie und Praxis gegeneinander stellen. Ich habe das überhaupt nicht so verstanden, dass hier jemand Theorie und Praxis gegeneinander stellt. Nur klingt das so schlicht zu sagen, naja, wir eignen uns theoretisch erstmal die Wirklichkeit an. Und dann machen wir daraus irgendwas. Also zum einen ist die Frage, was ist denn eine theoretische Erfassung der Wirklichkeit, gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich kenne, das meine ich jetzt nicht als Witz, ich kenne Marx-Forscher, die sich über die Frage zerstritten haben, wie denn das mit der Bestimmung der Grundrente im dritten Band des Kapitals ist und die der festen Überzeugung waren, wenn sie dieses Problem nicht lösen, bricht ihnen die komplette Kapitalanalyse zusammen. Da hatten die aber schon 15 Jahre Marx gelesen. Okay, das Beispiel ist doch ein bisschen lächerlich, aber was ich damit sagen will ist, von Wertformanalytikern bis hin zu Fetischtheoretikern habe ich verdammt viele Leute kennengelernt, die zumindest im Rahmen des normalen, also vorbiblischen Alters mit ihrer Analyse nicht fertig geworden sind. Man muss sich dann irgendwann mal fragen, okay, wann kann ich den jetzt eigentlich zu irgendeiner Form von Praxis schreiben? Das ist das erste Problem. Das zweite ist, wie sieht denn die Praxis dann konkret aus? Also nehmen wir mal an, wir und wahrscheinlich wären wir hier, auch wir drei auf dem Podium, in ganz viel, also sozusagen gemessen, selbst an der Linken in Deutschland, in vielen Punkten relativ einig. Was heißt denn das in meinem Zugehen auf die Leute? Und da komme ich jetzt zu dem, was du gesagt hast. Ich finde das Bild mit den Schritten ziemlich schief. Also wie viele Schritte bin ich wem voraus? Also ich kann das, was ich über die Welt weiß, schon mal gar nicht in Schritte auflösen. Gleichzeitig würde ich sagen, naja, wenn man denn mal sagt, man muss natürlich die Welt erklärt haben, ist natürlich schon gut, man kann das relativ weitgehend. Aber die Frage, und da kommt überhaupt das Praxis-Theorie-Problem rein, wie trete ich denn jetzt ganz konkret den Leuten gegenüber? Und ich weiß jetzt nicht, ob, ja, also es tut mir leid, wenn das so rüberkam, dass ich mich sozusagen vor der Basisarbeit drücken würde. Aber, also wenn ich so meine Erfahrung zum Beispiel aus dem Betriebsrat mir angucke, dann muss ich sagen, ich bin damit komplett gescheitert. Und das lag nicht daran, dass ich zu wenig Marx gelesen hätte. Sondern die Leute wollten das, was ich ihnen da gesagt habe, einfach überhaupt nicht wissen. Und nicht nur, dass die es nicht wissen wollten in ihrer ideologischen Verblendung, das, was ich zu sagen hatte, hat denen auch gar nicht geholfen. Also ich würde sogar noch sagen, ja doch, wenn man linksradikaler ist, also ich so als Arbeitnehmer, das hilft mir insofern, als dass ich mir sozusagen mein mögliches Scheitern, wenn ich rausgeschmissen werde oder sowas, nicht als Schuld zuschreiben werde. Dafür habe ich zu viel verstanden. So. Aber das ist auch schon das Äußerste. Normalerweise, damals ging es zum Beispiel um einen Unternehmensverkauf und um einen Umzug der Firma. Die wurde halt verkauft, die Leute kriegen das super Angebot. Zieh doch einfach mit. Was natürlich, man kann sich's vorstellen, die Leute haben ihr kleines Häuschen gebaut, haben Kinder in der Schule, nicht so ein richtig tolles Angebot ist. Mensch, dann sage ich denen, ich kann euch erklären, wie das Kapital darauf kommt. Und außerdem bin ich arschsolidarisch mit euch. Ihr werdet es nicht glauben, es ist mir nicht um den Hals gefallen. Und zwar deshalb, weil die Hoffnung, die an sozusagen die Moral und die Menschenfreundlichkeit des Kapitals hatten, sozusagen der letzte Strohhalm waren, die sich klammern wollen, das war natürlich völliger Quatsch. Aber die haben selbst vor zahmsten bürgerlichen Protestformen sind die zurückgeschreckt, weil sie das Gefühl hatten, damit verbauen sie sich noch die letzte Chance, dass ihnen vielleicht die Entlassung oder der Zwangsumzug erspart bleibt. So, ich will damit natürlich nicht sagen, Praxis geht nicht. Da habe ich ja eingangs schon einiges zu gesagt, in welche Richtung wir da denken müssen. Aber zu glauben, wir müssten sozusagen die Wirklichkeit verstanden haben, im Lesezirkel vertiefen das nochmal, dann gehen wir auf die Leute zu, erscheint mir auch vom Hintergrund der Erfahrungen, die ich hatte, ein bisschen verkürzt. Dann du bitte. Dann gleich erstmal zu dir. Also ich meine halt nicht, dass man die Ableitung der Grundrente im dritten Kapital dann komplett verstanden haben muss, um wem zu erklären, warum das mit der Miete im Gegensatz ist und warum das notwendig ist, dass er seinen Lohn immer, also dass der Lohn nicht zum Leben reicht. Musste das doch gar nicht unbedingt alles bis zum Ende studiert haben, damit ich ihm das mal erklären kann. Und zu dem Hoffnung wird kaputt gemacht, die sind doch nun mal dem ausgeliefert. Und nun sagst du ja irgendwie, gegen mich oder ihn, das wäre aber doof, wenn man ihm das nochmal sagt. Nee. Gut, habe ich das falsch verstanden. Zu dem anderen, Theorie ist nun was für uns. Würde ich halt den Vorwurf auch zurückweisen, dass ich das ganz schön für ein elitäres Verhalten halte, zu sagen, die Erklärung, die verschaffe ich mir, aber sagen tue ich sie denn keinem. Außerdem kann man auch gar keinen vorschreiben, was einer denkt, also Gott sei Dank oder sonst was, ich kann ihn ja höchstens mit Argumenten überzeugen. Und dass er, also ihn, er das einleuchtet, ihm das einleuchtet. Dass er darauf denn halt was schließt. Passt das dazu oder kann man. Ja, also, okay, dann. Die Frage des elitären Denkens. Also, wenn Justin sagt, Theorie ist für uns praktisch, weil wir haben halt Zeit dazu, uns vielleicht damit zu beschäftigen, finde ich deinen Ansatz wesentlich elitärer, praktisch, was irgendwie schon fast ein bisschen an diese Schritte-Taktik anreicht. jemandem zu sagen, wir müssen den entsprechenden Augmentapparat haben, plus um die Leute, wenn man davon ausgeht, dass die meisten halt vollkommen rationale Menschen sind, praktisch auch die eigene Position. Es geht doch eigentlich darum, die Menschen dazu zu bringen, selbst zu denken und halt eben genau diese diese Fetischverhältnisse, in denen wir leben, halt selbst zu hinterfragen und selbst zu sehen, dass das halt einfach absoluter Bullshit ist. Deswegen wollte ich doch gar nicht gesagt haben. Selbst zu denken meine ich doch damit, dass man mit dem Rede was aufzeigt und dass er sich das einleuchten lässt. Ja, er meint das stimmt. Ich bin da was aufzurücken. Das geht erstmal gar nicht. Das mit dem Zwiegespräch ist gerade so ein bisschen blöd. Also ich lasse dich jetzt mal noch zu Ende reden und dann würde ich das Wort weitergeben an Theorie ist für uns. Genau. Du kannst auch zu Ende reden. Wolltest du? Ja, also nochmal um irgendwie zu erklären, was ich mit Theorie ist für uns meine. Das ist natürlich eine Vorstellung von Theorie, die überhaupt nicht so im Mittelpunkt steht wie in deiner Vorstellung. Das soll eine Abwertung von Theorie sein. Theorie ist etwas, was ich mir aneigne, um mir in der Konfliktsituation von mir und der Welt zu sagen, warum passiert das? Warum irgendwie sind meine Wünsche, Absichten in der Welt, warum sind die verstellt? Was für eine allgemeine Form von Gesetz herrscht da? Da ist Theorie wichtig. Und danach fällt sie aber. Danach ist sie total unwichtig. Das ist meines Erachtens ein ganz zentraler materialistischer Gedanke, irgendwie das Denken nicht überzubewerten. Das ist eine Notlösung für mich. Ich frage mich dauernd, bin ich hier verrückt oder der Rest der Welt? Also, und da dann eine Reflexion zu machen, zu sagen, nee, es liegt nicht nur an mir. Ich habe so auch meine Ticks, aber an der Welt ist schon was Verrückteres dran als an mir. Also diese Relation hinzukriegen, dafür brauche ich Theorie. Dafür muss ich mir irgendwie Überlegungen dazu machen, warum machen alle etwas ganz Bestimmtes? Also irgendetwas drückt sich in einem allgemeinen Gesetz aus, und sowas. Und das ist etwas total Peripheres, das muss man nicht wissen. Also dieser Vorwurf, man muss erst das Fetischkapitel verstanden haben, um das Kapital abzuschaffen. Nein, es ist umgekehrt. Wenn man das Kapital abschaffen will, dann versteht man das Fetischkapitel total einfach. So rum ist es. Also es gibt von Wolfgang Sport den schönen Satz, er wollte erklären, wie das mit der Vernunft, der Natur und dem Begriff ist. Erst wenn man, also man kapiert erst, was Jahreszeiten sind, also theoretischer Begriff, wenn man im Winter Erdbeeren haben möchte. Wenn die aber da sind, braucht man die nicht. Und das ist die Stellung von Theorie. Und diese Überhöhung von Theorie, irgendwie, die ist ein ganz großes Problem, wenn man eben als im Zirkel zurückgeworfen ist. Aber man sollte sie trotzdem nicht betreiben. Man muss sich da selbst beschränken. Und ja. Dann gab es da noch eine Woche. Kannst du ein bisschen lauter reden? Ja, das wäre jetzt noch eine Frage an dich. Du hast vorhin von Interventionsformen gesprochen, die sich vielleicht an für ins Radikale kleinnehmen oder auch nicht. Du hast selbst schon irgendwie von deinen Erfahrungen irgendwie Scheitern mit der betrieblichen Mitbestimmung und so erzählt. Vielleicht habe ich vorhin nicht genügend zugehört, aber was stellst du dir denn sonst noch irgendwie so vor? Also als mögliche Interventionsform, an welchen Stellen könnte man dann ansetzen? Ganz einfach auf die Frage. Da kann ich gleich sagen, dass ich die Frage nicht beantworten kann. Was ich damit meine ist, insbesondere, dass wir linksradikale Organisationen oder Gruppen, wie immer die aussehen, als Ort von Praxis ernst nehmen müssten. Man kann richtige Sachen meinetwegen auch bei Blockupy sagen, ob das Ganze dann aber sinnvoll ist oder nicht, macht sich an ganz anderen Fragen fest. Zum Beispiel bei der Frage, wie begleite ich so ein Event wie Blockupy, etwa mit Gruppenangeboten, wie reflektiere ich eigentlich das, was in der Gruppe, in diesem Prozess passiert. Und das Gleiche gilt auch für, also ich glaube nicht, dass wir im Moment eine Möglichkeit haben, beispielsweise sinnvoll in Betriebsratsarbeit zu intervenieren. Glaube ich alles, ist meiner Ansicht nach auszuschließen. Ich bin auch ehrlich gesagt bei Gewerkschaftsarbeit da skeptisch, zumindest also was meine Erfahrungen sehr kurzen, muss ich zugeben, in der Tarifkommission angeht. Also wir wurden einfach vom Kapital so zerrockt, so schnell konnte man gar nicht gucken. Also die war noch nicht ganz aufgestellt, die Tarifkommission, da wurde mit der Drohung, dass wer sich auch nur auf dem Betriebsgelände darüber unterhält, fliegt, die Anzahl der Teilnehmer dieser Kommission mal eben gedrittelt. Und das ist natürlich so zu der Frage, Mensch, ey, kann ich die Leute nicht einfach mit einem richtigen Argument konfrontieren? Schon eine nicht ganz unwichtige Sache. Das heißt, ich glaube, und insofern, ich würde das innerlich gar nicht anders sehen. Also wir müssen natürlich raus aus dem subkulturellen Sumpf. Aber man muss sich das ja sozusagen als Weiterungsprozess vorstellen. Und dann überlegen, wenn ich bei sowas wie Blockupy oder bei vielleicht was deutlicher noch bei diesen Hartz-IV-Protesten, wo ja verdammt viel sozialchauvinistischer Kram vertreten wurde, wie kann ich eigentlich Gruppenstrukturen so ausweiten, dass die zumindest partiell anschlussfähig werden? Und deshalb würde ich sagen, das Wichtige in der Vorbereitung von solchen Interventionen ist gar nicht die Frage, wie besetze ich ein Podium oder wie lange verhandle ich ein Flugblatt. Da würde ich sagen, es ist komplett sekundär und das meinte ich eben. Sondern die Frage ist, wie können wir es eigentlich strukturell begleiten und vorbereiten? Und ob man dann sagt, man geht zu Blockupy oder ob man sagt, man macht eine militante Untersuchung, das würde ich sagen, das kann man dann nur an einer konkreten Situation entscheiden. Ja, das passt schon so ein bisschen Feedback. Ich würde eigentlich nur sagen, dass ich bei diesem Thema Kommunismus, diese Frage der Praxis, dann fast so ein bisschen schwierig finde, dass in diesem Blockupy-Ding aufmacht, weil das ist halt wirklich so ein punktuelles Ding, da geht es irgendwie um Politik, die medial repräsentiert wird, da geht es um irgendwie hegemonial zu werden mit dem eigenen, mit der eigenen Vorstellung. Genau, und dieser Punkt, den ich so ein bisschen spannend finden würde, der wird gerade manchmal so ein bisschen gestritten, und zwar, also das Einzige, wo der, glaube ich, bis jetzt gestritten wurde, das war der Beitrag von AFKF. Von wegen, es gibt irgendwie Praxisformen, die nicht kapitalistisch sind, also wenn Leute irgendwie einen Betrieb besetzen, wenn Leute im Krankenhaus selber reagieren und so weiter, darüber wurde überhaupt nicht geredet, sondern Kapitalismus erscheint als so eine Totalität, was sie auch ist, aber die jeden Moment und jede Handlung bestimmt, und das würde ich schon wünschen. Und genau, und ja, als Abschluss würde ich dann zu denen sagen, dass du in Michael gesagt hast, wir müssen unsere Organisation als auch in Praxis ernst nehmen. Würde ich sagen, wir müssen irgendwie in unserer Praxis die Organisation ernst nehmen. Weil wenn man den Leuten auf der Straße sagt, dass sie nicht einfach alles nur hinnehmen müssen und so machen müssen, wie es ihnen gesagt wird, sondern dass sie sich organisieren können, dann sind nicht mehr die Verhältnisse, die für die Menschen herrschen, sondern dann sind es die Leute, die die Verhältnisse herrschen. Ja, ich habe also dazu einen Punkt, also auch zu deiner Erwähnung von diesem Vimeo, die Fabrikbesetzung. Ich habe hier eine Erklärung, das ist eine Solidaritätserklärung mit genau dieser Besetzung, die du wahrscheinlich auch meinst. Ich weiß, die ist unterstützt von David Harvey, Naomi Klein, Avery Lewis, John Holloway, Silvia Federici, David Graeber, Mac Wompel, also von LaborNet, also so die Prominenz von Leuten, die sowas unterstützt wie Blockupy im internationalen Maßstab. So, man kann sagen, super, Fabrikbesetzung, bin ich auch immer begeistert von. Das Problem an dieser Erklärung ist folgendes. Die fangen an zu erzählen, dass da jetzt Arbeiter die Produktion selbst in die Hand genommen haben. Haben dann tolle Ideale von Selbstorganisation und sowas, also so wie man das aus so einer Sorte kennt, und dann kommt, das ist gar nicht abwertend, also da bin ich sehr sympathisch mit solchen Ideen. Da kommt aber der irgendwie letzte Absatz, und den lese ich mal vor. Wie bei allen Fabrikwiedereröffnungen, also Sie wollen jetzt die Produktion wieder aufnehmen, wie bei allen Fabrikwiedereröffnungen, so ist auch hier die Frage der anfänglichen Finanzierung von zentraler Bedeutung. War die bisherige Solidarität in der Lage, das Überleben der Arbeiter von Viomé und ihrer Familien zu sichern, so ist das Kapital, das zur Fortsetzung der Produktion notwendig ist, riesig. Die Arbeitergewerkschaft hat einen tragfähigen Geschäftsplan, aber es wird einige Zeit erfordern, bis er greifen wird. Die ersten Monate werden ausschlaggebend sein. Finanzielle Unterstützung kann dabei viel ausmachen und jeder Beitrag ist hilfreich. direkte finanzielle Unterstützung und dann gibt es, wo es hingehen soll und so weiter. So, und als ich das gelesen habe, ich war baff. Also ich in meiner Naivität sag mal, endlich besetzt da mal jemand eine Fabrik. Und ich will überhaupt nicht vorwerfen, irgendwie, dass die unter kapitalistischen Bedingungen eine Fabrik natürlich auch kapitalistisch betreiben müssen. Wo ich aber finde, dass man dann die Begeisterung ein bisschen bremsen sollte, ist, wenn sie auf einmal das Problem haben, dass sie gar kein Geld dafür, mehr dafür haben, ohne sich zu fragen, naja, warum ist überhaupt uns diese Fabrik in die Hände gefallen? Meine Interpretation der ganzen Angelegenheit ist nämlich ganz simpel, die haben den nicht konkurrenzfähigen Abfall gekriegt. Und wenn das irgendwie der Kern der neuen Praxis ist, da würde ich sagen, nee, da blamiert sich diese Art von Bewegung, wir sind wichtig, wir kriegen jetzt hier Widerstand geleistet, blamiert sich selbst, das ist ein Drama. So, das ist genau die Krisensituation, also auf einmal sind durch die Krise da verlassene Fabriken da, selbst wenn man annimmt, irgendwie, das ist eine Zufallspleite und deswegen können sie jetzt diese Fabrik weiter besetzen, müsste doch da irgendwas drinstehen von, und was ist jetzt die spezifische Situation in dieser Fabrik? Stattdessen sammeln sie Kapital. Das ist absurd. Und diese Absurdität sind die nicht schuld. Das ist das Irrationale, worum es geht. Also man soll ihnen das nicht zum Vorwurf machen, dass sie sowas machen. So, aber sie müssten darauf reflektieren können, um dann hinterher irgendwann mal zu sagen, die Zwangssituation, in die wir gesetzt werden, benennen wir wenigstens als solche. Und das ist das Peinliche an so einer Erklärung von einem Haufen linker Theorieprominenz. Jetzt dazu. Ja, also ich komme nochmal aufs Fetischkapitel so. Bei Marx gibt es ja diesen Satz, dass er sagt, naja gut, das theoretische Problem erkennen löst es halt nicht. Und das ist genau das Problem, was du an der Erklärung kritisierst. Was wäre denn jetzt, wenn die Theoretiker reinschreiben würden, es muss aber auch darum gehen, den Kapitalismus abzuschaffen. Das wäre so ein Satz, der wäre schön, aber der würde jetzt erstmal nichts daran verändern, dass wenn du eine Fabrik übernimmst, dass du erstmal genau das gleiche Problem hast, dass du erstmal Kapital besorgen musst, dass du mal die Maschinen in Gang setzen musst, dass du Rohstoffe kaufen musst. Oder anders gesagt, das hebt natürlich den Kapitalismus nicht auf so. Und trotzdem würde ich sagen, es ist der richtige Schritt, weil es ist ja schon ein Schritt, ob ich sage, okay, ich akzeptiere das Schicksal, dieses Schicksal, okay, die Fabrik geht pleite, wir gehen alle nach Hause, oder ich unterhalte mich darüber, wir finden solidarische Formen innerhalb der Krise. Und dazu gehört für mich sowohl sowas wie eine Fabrikbesetzung, da gehört dieses Umsonstverteilen von Essen dazu, da gehört diese Organisierung des Krankenhauses dazu. Und wenn man sich die Erfahrungen in Argentinien anschaut, dann ist das noch alles nicht die Revolution. Trotzdem hatte man ein paar solidarische Regeln gefunden, wie dass man niemanden rausschmeißt und solche Dinge. Aber ich will da auch keine Illusionen wecken. Eine Selbstorganisierung im Kapitalismus ist immer auch ein Stück weit Selbstausbeutung. Es ist immer auch Politik im schlechten Bestehen. Und trotzdem, glaube ich, ist es richtig. Weil wenn du es nicht machen würdest, wäre ja deine Perspektive zu sagen, ich stelle mir Revolution vor als einen radikalen Bruch. Als einen Tag auf den anderen Tag wird es anders sein. Und das, glaube ich, so trifft so einfach nicht zu. Sondern es wird schon eher so ein Weg des Experimentierens sein. Und ich finde es tatsächlich den richtigen Schritt, sich versuchen in Griechenland die Produktionsmittel anzueignen. Es wird aber natürlich kein Kommunismus werden, wenn das nur in 2-3 Fabriken passiert. Das ist schon mal klar. Es gab noch eine Wortmeldung. Ja, ich muss sagen, ich finde nicht, dass Denken eine Notlösung ist, sondern das machen halt alle, die so rumrennen. Automatisch, die bei Blockupy da sind, denken sich doch auch was. Die denken, Finanzkapitalismus ist eine Verfehlung von eigentlich was Gutem. Und da will man doch was gegen anreden und sagen, nee, das ist nicht was eigentlich Gutes ist, sondern die Scheiße steckt tief drin. Da liefert John doch die Erklärung dafür, den Aktivisten da den Grund auch linksradikal zu werden. Da will ich doch auch gar nicht die Theorie als etwas Tolles überhöhen, so wie du das verstanden hast. Das will ich gar nicht sagen, es ist einfach nur die Erklärung und mehr nicht, aber das reicht doch. Außerdem frage ich mich dann bei jeder Links, wie willst du dann sonst andere Gruppen irgendwie anschließen, wenn du nicht mit ihnen redest und sie überzeugst, wenn du meinst, sie machen Fehler. Was? Vielleicht gab gleich. Nee, ich finde überzeugen gut. Nein, Spaß beiseite. Der Kern meiner Aussage war ja, das ist noch nicht so leicht. Und wenn man jetzt sich nur mal als Beispiel Gegenstandbuchlesepreise anguckt, dann sieht man ja auch, dass sozusagen schwierig ist, augenscheinlich da über eine bestimmte Klientel hinauszukommen und das, was ich jetzt nicht unbedingt schlimm finde, aber was sozusagen ja auch ein Problem ist, der Argumentvermittlung. Und deshalb würde ich sagen, naja, man kann relativ einfach feststellen, Leute von was Richtigen überzeugen ist eine tolle Sache. Das hat nur praktisch erstmal keine Auswirkungen, sondern dann ist die Frage, wie weit reicht das und was sind die Bedingungen dafür? So, sonst habe ich nichts gegen argumentieren. Was Philipp eben gesagt hat zu Fabrikbesetzungen, was ihr beide gesagt habt, ich bin da, glaube ich, noch mal ein bisschen skeptischer. Also wahrscheinlich ist es so, dass ich mir Revolution tatsächlich als einen Druck vorstelle, ob es jetzt von einem Tag auf den anderen sein muss, das wird nicht möglich sein. Aber ich kann mir umgekehrt kein sozusagen organisches Hervorwachsen des Guten in der kapitalistischen Konkurrenz vorstellen. Also es hat zumindest einige unerfreuliche Voraussetzungen. Also wenn man jetzt sagt, man will wirklich ein Netz von solidarisch wirtschaftenden Fabriken haben, muss man sich sofort fragen, okay, beziehen die sich auf den Markt oder tun sie es nicht? Wenn sie es nicht tun, was ist die Konsequenz? Also heißt das, die produzieren sozusagen für eine Selbstversorgung einer bestimmten Region, was heißt das für das Level von Versorgung mit Gütern und so weiter. Und es gibt ja eine ganze Reihe Beispiele, mir fällt jetzt der Name dieser Fahrradfabrik nicht ein, was immer der Streitbank. Ja, wo man also sehr gut sehen konnte, was passiert, wenn vielleicht aus verständlichen Gründen, aber doch ein bisschen naiv davon ausgegangen wird, wenn sozusagen der Kapitalabfluss verhindert wird, den sonst der Kapitalist vielleicht für seinen Privatkonsum veranstaltet, dass man dann einfach so mitmachen könnte im kapitalistischen Markt. Das ist nicht so leicht. Ich würde aber trotzdem sagen, naja, selbst wenn das nur phasenweise klappt, kann das ja eine wichtige Erfahrung sein, einfach mal zu sehen, man kann mit Leuten kooperieren, auch in der Herstellung von Gebrauchswerten kooperieren, ohne dass es dafür einen Chef braucht, ohne dass es dafür sozusagen den Zwang der oder die Drohung der Entlassung und der Vernichtung der bürgerlichen Existenz braucht. Ich glaube, das kann eine wichtige Erfahrung sein, aber man sollte sich auch klar sein, wie wenig weit das reicht im Zweifelsfall, also was die Perspektiven angeht. Und ich bin ja nun schon ein bisschen älter, ich erinnere mich also an einige linke Alternativprojekte, die auch versucht haben, ein menschenfreundliches Miteinander mit der Sicherstellung der eigenen Reproduktion zu verbinden. Und abgesehen davon, dass viele davon pleite gegangen sind, finde ich eine andere Erfahrung viel erschreckender. Nämlich, dass in Phasen des ökonomischen Drucks, wenn die dann eben sehen mussten, ja, wir müssen Kohle reinbringen, wir müssen sozusagen uns öffnen über die Szene hinaus, wer darf hier Konzerte machen oder wenn es Tagungshäuser waren, wer darf hier alles rein, wie viel nehmen wir eigentlich auch von linksradikalen Gruppen, das Projekt muss ich tragen, dass dann abgesehen von den ökonomischen Zwängen auch sozusagen das solidarische Miteinander da doch einige Brüche kriegt. Dass ich sagen würde, naja, man kann es ja versuchen, gerade in Situationen, wenn es einfach darum geht, haben die Leute noch was zu beißen oder nicht, ist vielleicht doch die einzige Alternative, da würde ich mich nie drüber lächerlich machen, aber zu glauben, das wäre sozusagen ein organischer Weg hin zu einer besseren Gesellschaft, bin ich sehr skeptisch. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, irgendwann wird es sowas wie einen radikalen Bruch geben. Aber es wird ja auch nicht so laufen, dass die Leute das erstmal argumentativ vorher alles nachvollziehen und dann sagen, heute ist der Tag, jetzt machen wir die Revolution, sondern davor werden Kämpfe sein. So. Und natürlich, manche dieser Kämpfe verbessern die Ausgangssituation. Zum Beispiel haben besetzte Häuser tatsächlich Möglichkeiten geschaffen, dass Leute mehr Zeit für Politik haben. So ganz einfache Beispiele. So. Und man muss sich das im Einzelnen natürlich anschauen. So. Und es gibt trotzdem genau sowas wie, dass die Leute unter dem Konkurrenzdruck das Gleiche vollziehen wie im Kapitalverhältnis, vielleicht sogar schlimmer. Es gibt die Leute, die statt Politik zu machen oder die Freizeit nutzen, auf dem Bauwagenplatz vergammeln. Gibt es auch so. Ich meine, ist vielleicht auch okay, wenn die Leute sich dabei gut fühlen, aber es bringt natürlich uns der Revolution nicht weiter. Und deswegen glaube ich schon, wir brauchen schon so Formen der Selbstorganisierung und es gibt ein Leben vor der Revolution und ich glaube, die radikale Linke ist sehr viel ansprechender, wenn man auch für die Fragen des Alltags Antworten hat. Jetzt kommt ja noch Justin und dann. Ich will jetzt auch die letzte Runde nochmal sammeln. War gerade überraschend, als du gesagt hast, es würde doch nichts nützen, da jetzt runterzuschreiben, wir wollen auch den Kapitalismus abschaffen. Das hast du nämlich ganz am Anfang in deinem Beitrag als die große Innovation von euch irgendwie bei Blockupy verkauft. Aber das will ich da gar nicht hingeschrieben haben oder hingeschrieben wissen. Weil so eine Formulierung mit wir suchen jetzt Kapital und so weiter, ist doch eine unglaublich ideologische Vorlage wiederum für das ganze Bankenbashing, was ja mal der Ausgangspunkt der ganzen Diskussion war. Nämlich, wenn die nicht beschreiben, was ihre Situation ist, warum sie dahin zu kommen, was dieses Bedürfnis nach Kapital ist, unter welchen Bedingungen Kapital gegeben wird von Banken, was die spezifischen Bedingungen des ganzen Interbankenmarktproblems ist, warum zurzeit kein Kapital vergeben wird, erst recht nicht also eine Fabrik. Dann sind die doch sehr schnell dabei mit diesem ganzen operaistischen Geldkritikkrempel, der da gerade so, also diese ganzen Schuldentheorien von David Graeber, der es ja auch unterschrieben hat, sind die doch unglaublich schnell dabei, zu so Theorien zu kommen wie Schulden sind ein Herrschaftsverhältnis. Das heißt, das Regressive steckt in dieser Positivbeschreibung schon drin. Und das werden die auch sofort anführen, wenn es da nicht weitergeht. Das ist mehr als, da geht vielleicht das Miteinander innerhalb dieser Fabrik kaputt, das war ja wahrscheinlich vorher gar nicht da, also das, so positiv muss man das glaube ich gar nicht einschätzen, es war ja offensichtlich vorher eine ganz normale Privateigentümerfabrik und nur zur Not ein besetzter Betrieb geworden, sondern man muss feststellen, wenn die nicht bereit sind, dass die besondere spezifische Krisensituation, in der sie diese Fabrik bekommen haben, zu reflektieren, werden sie nichtmals diese Position durchhalten können. Und darauf zu verweisen und bei öffentlicher Agitation sowas nicht zumindest zu erwähnen, finde ich sträfliche Vernachlässigung der regressiven, möglichen regressiven Folgen. Ja, weil ich wollte dann eigentlich nur mal fragen, was ist denn jetzt eigentlich, weil wir die ganze Zeit, also es ging da doch von Blockupy aus, dass man da eine Kritik hat an den Ertragsleuten und an den linken Leuten. Worin die denn eigentlich besteht? Also was machen die denn eigentlich falsch? Oder was sagen die denn falsch? Oder was denken die sich denn falsch? Wie kann man da dagegen eingehen? Also, das ist ein bisschen blöd, dass die Diskussion jetzt vorbei ist, aber das würde ich halt ganz gerne irgendwie der Lust hat, weiter diskutieren. Dazu, also wir gehen wahrscheinlich danach noch irgendwo in eine Kneipe und diskutieren weiter, also wer Lust hat, kann auch mitkommen. Aber du wolltest... Ja, noch vielleicht mal was Grundsätzlicheres. Also immer davon gesprochen, die Linke ist im Abstiegskampf, hat irgendwie nur Niederlagen, wir müssen wieder besser werden, warum muss die Linke die Revolution leiten? Das habe ich dafür jetzt nicht verstanden. Ist das nicht so ein linker Größenwahn, der immer mitspielt? Das wäre ja, das ist ich. Ich würde dazu gerne was sagen, ja, und ich habe dazu auch eine ganz nette Geschichte. Wir machen jetzt so, ja, und die ist auch kurz, wir machen ja so jetzt so M31, europaweite linksradikale Vernetzung. Und wir haben Genossen von der CNT Paris, der wohnt in diesen Vorstädten, diesen Banlieues, und es hat total geknallt. Die Jugendlichen sind durch die Straßen gezogen, haben die Autos angezündet, da irgendwann festgestellt, scheiße, die sind kurz vor meinem Auto. Es runtergegangen hat, gesagt, ihr könnt doch nicht mein Auto anzünden, da drüben, da steht, und es stand wirklich zufälligerweise ein nagelneuer Mercedes, was auch immer der in diesem Viertel zu tun hatte. Und diese Jugendlichen meinten zu ihm, ey, bist du bescheuert? Weißt du, was der kostet? Und das ist für mich der Grund, warum es eine radikale Linke braucht, die auch mal ein Argument noch dazu bringt. Ich weiß nicht, ob das für die Leute jetzt ist, den Schritt weitergehen. Ich würde sagen, aufs Ganze gehen. Nein, also es sollte schon noch weitergehen als der Mercedes, sollte schon eine ganz andere gesellschaftliche Perspektive machen, aber es reicht ja eben nicht, die Wut einfach auszuleben. Das wollte ich damit sagen, ohne den Jugendlichen es abzusprechen. Ja, noch ganz kurz dazu, ich glaube von Leiten hat hier keiner gesprochen, ne? Weil sozusagen das... Naja, wenn ich mich mit Leuten organisiere, dann leite ich die nicht an. Du hast einer mit dem anderen nichts zu tun. Und ich glaube, das war sozusagen die Zielrichtung. Was man dagegen anbringen könnte, also gegen sich zusammen organisieren, wäre sozusagen eine Spontanität der Massen. Das heißt, die machen dann unmittelbar aus ihrem Erleben raus, das sie in der bürgerlichen Gesellschaft haben, schon das Richtige. Und da, ich meine, es ist jetzt ein bisschen verpönt, über nachrevolutionäre Gesellschaft zu sprechen, weil, naja, dann maßt man sich was an und diesen ganzen Kram. Aber ich glaube nicht, dass die Frage, wie organisiert man denn eigentlich sowas wie Reproduktion nach so einer, man kann es Revolution nennen, man kann es andere Gesellschaft nennen, scheißegal. Ich glaube nicht, dass in so einer Situation man sich das mal spontan wird einfallen lassen können. Das heißt, wenn das, und wenn ich damit recht habe, das heißt, wenn es da einer Vorbereitung bedarf, da braucht es einen Ort, wo man diese Diskussionen führt. Das kann man meinetwegen kurz vor der Revolution machen. Ich weiß, ich bin da ein bisschen skeptisch, dass es so schnell geht, aber ist mir jetzt im Moment egal. Und ich glaube, das können nur kommunistische Organisationen sein. Und das, dazu gehört für mich auch, dass die ohne Leitung organisiert sind. Aber zu sagen, ich will hinterher mit Leuten kooperieren, will sicherstellen, dass Interessen wahrgenommen werden, dass die zur Geltung kommen und dieser ganze Kram, aber vorher darf ich mich mit denen nicht organisieren, weil das gewaltsam ist, finde ich irgendwie komisch. Oder sonst weiß ich nicht, also wenn du gar nichts gegen organisieren hast, dann ist vielleicht nur ein scheiß Worte, aber also das ist sozusagen gemeint. Man muss sich vorher zusammen organisieren, dann sind sie Teil der radikalen Linken. So, jetzt wirklich die allerletzte Runde, weil wir noch 5 Minuten haben. Müssen wir wirklich raus? Na, 22 Uhr wird hier dicht gemacht, glaube ich. Also, okay, na dann, also wer noch Lust hat, kann auch noch bleiben. Vielleicht ein Abschlussstatement hier auf dem Ja, also wenn noch Bedarf an Weiterdiskutieren ist, dann können wir gerne noch weitermachen. Also, aber es, nee. Dann machen wir jetzt noch eine Abschlussrunde und jeder noch mal ein Statement. Bitte kurz. Kurze Anekdoten. Also wir haben nicht den Masterplan. Ich habe ihn heute Abend auch nicht gehört von niemandem hier im Raum. Ich glaube, Blockupy ist tatsächlich eine Chance, auch die eigene Kritik zu verbreitern. Von einer Szene, die eigentlich sehr marginal ist. Und es ist nicht die Revolution, aber ich glaube, es ist tatsächlich ein guter Schritt, Blockupy mitzunehmen, als Chance zu begreifen und trotzdem versuchen, Alltagspraxen zu verbreitern und verschiedene Dinge auszuprobieren und experimentieren, weil wir selber auch nicht den Weg jetzt haben. Und deswegen finde ich, sollte man verschiedene Dinge ausprobieren. Und ich glaube, dieses Jahr haben wir tatsächlich bei Blockupy eine sehr viel bessere Grundlage als letztes Jahr. Und ganz praktisch, ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass man in Deutschland, es kann nicht sein, dass unter einer deutschen Hegemonie halb Europa platt gemacht wird, es soziale Verarmung gibt und die deutsche radikale Linke sagt, ja, müssen wir mal, schwieriges Thema, müssen wir mal drüber nachdenken, so, ob wir da was machen können. Und diese Soli-Erklärung, die von einigen Theoretikern ist, das ist ja auch nicht die Meinung der Leute, die diese Fabrik besetzen, die tun das aus einer absoluten Notwendigkeit, da geht es ums Überleben. Und ich finde, man muss jetzt auch tatsächlich ein Zeichen der Solidarität setzen. Vielleicht hat es ja auch noch praktische Folgen, aber ich finde wirklich nicht, dass, und ich habe auch nicht heute Abend das Argument gegen Blockupy gehört, wo ich sagen würde, alles klar, wir blasen das ab. Es gibt was Besseres. Ja, ich habe doch nur gegen die linken Theoretikerinnen irgendwie geredet und nicht gegen Fabrikbesetzen. Das darf es mir jetzt irgendwie nicht vorhalten. Ja, ansonsten ärgere ich mich, glaube ich, gerade ein wenig, dass ich nicht doch ein paar Beispiele aus meiner alten Kritik genommen habe, weil, glaube ich, irgendwie dieser Punkt, also wir haben gar nicht drüber geredet, was ist diese Allmachtsfantasie an den Staat und worin zeigt sich die? Und dass ich die eben bei so einer Form von Bankenkritik und was alles am Staat ist, an Ideen, was die Banken da alles tun sollen, irgendwie, das ist nicht zur Sprache gekommen. Irgendwie, insofern, ich habe nur Selbstkritik zu liefern. Sonst habe ich, glaube ich, alles gesagt. Ja, von mir noch, ich glaube, dass ich von der inhaltlichen Kritik eine ganze Menge von Justin teilen würde es vorbringen. Ich glaube vor allen Dingen, dass diese eventzentrierte Politik, die die radikale Linke schon seit vielen Jahren kennzeichnet, eine ganze Menge verhindert. Man kann bei keinem einzelnen Event sagen, der darf es jetzt nicht sein, ich glaube, man müsste sich vielmehr die Frage stellen, ob das nicht sozusagen fast schon gruppenpsychologische Gründe hat, dass das immer so einen Schwerpunkt ausmacht. Und ich glaube, dass dadurch einiges verhindert wird in der sozusagen inneren Weiterentwicklung der Radikalität. Ja, soweit. Schön, dann sind wir für heute fertig. Vielen Dank nochmal an die Referenten. Und ich wäre froh, wenn die Spendenmütze wieder hier vorne landen würde. Das wäre echt ganz sympathisch. Okay, super, danke.